6. Der Kampf gegen die protestantische Häresie. Immer wenn Gläubigkeit auf irrationale Überzeugungen hinauslief, wurde der Teufel zu dem Prinzip, das es wagte, Fragen zu stellen. Jeder trotzige, unabhängige Gedanke war Teufelswerk. Während der Renaissance und der lutherischen Reformation manifestierte sich der Teufel nach Aussage der Inquisition in genau dieser Form. Und in dieser Form wollte die Inquisition ihn dingfest machen und auslöschen. Damit soll nicht gesagt werden, dass man aufhörte, das Irrational-Dämonische zu bekämpfen. Weiterhin spürte man Hexen, Zauberer und andere Anhänger der alten heidnischen Religion auf, und die neuen protestantischen Kirchen setzten diesen Gegnern mit ebensolcher Hingabe zu wie die Kirche in Rom. Luther selbst wetterte gegen den Teufel und das Hexenwesen, und die protestantischen Religionsführer eiferten ihm hierin nach. Der Protestantismus konnte ebenso intolerant, engstirnig, bigott, ignorant und brutal sein wie die Inquisition. Aber während die katholische und die protestantische Gedankenpolizei die irrationalen Formen des Dämonischen bekämpfte, musste die Inquisition darüber hinaus auch noch mit dem Dämonischen als Antithese fertig werden, mit der Erscheinungsform des intellektuellen Stolzes, des unabhängigen Gedankens, mit Untersuchungsmethoden, die der Priesterschaft offen die Stirn boten und eigene Ziele verfolgten. Die Inquisition der Renaissance und der Reformation konnte Satan in der Gestalt einer greisen Geburtshelferin ausmachen, aber sie fand ihn auch in ganz anderer, noch gefährlicherer Aufmachung, in der Gestalt eines Martin Luther zum Beispiel, eines Galileo Galilei, Giordano Bruno oder Tommaso Campanella. Was also war nun das Dämonische? In der Praxis konnte man alles, was der Kirche feindselig erschien, als solches abstempeln. Die infernalischen Mächte konnten nicht nur für extreme Formen der Rationalität oder der Irrationalität verantwortlich gemacht werden, sondern auch für Bücher, Philosophien und politische Bewegungen. Selbst die Gelehrsamkeit an sich sollte schon bald als dämonisch abgekanzelt werden. Im Mittelalter war die Kirche eine Bastion der Gelehrsamkeit. Wie Umberto Eco in seinem Roman »Der Name der Rose« anschaulich vorführt, hatte die Kirche jedoch auch ein Monopol auf die Gelehrsamkeit inne, mit dem sie sicherstellte, dass die Welt ringsum weithin ungebildet blieb. Wissen ist Macht. Die Kirche übte ihre Macht zu einem großen Teil durch geschicktes Informationsmanagement aus. Sie kontrollierte das Wissen und machte es der Laienschaft nur tröpfchenweise zugänglich. Mit der Reformation drohte sich diese Situation dramatisch zu verändern. Die Reformation war eine Ära des explodierenden Wissens. Die neuen Erkenntnisse stammten aus weltlichen Quellen und aus den protestantischen Häresien. Zum Teil verdankten sie sich auch einer Wiederbelebung der esoterischen Tradition der Hermetik. Und die neuen Erkenntnisse sollten in einem noch nie dagewesenen Ausmaß unter die Leute gebracht werden, dank der Erfindung der Druckkunst. Luthers Übersetzung der Bibel in die Volkssprache und weitere Übertragungen machten die Heilige Schrift erstmals auch dem Laien zugänglich, der nun nicht mehr auf die Auslegung durch die Priesterschaft angewiesen war. All diese Bildungsversuche sollten von der Kirche als dämonisch gebrandmarkt werden und folglich rasch den Argwohn der Inquisition hervorrufen. Wenn der Teufel bisher meist in der orgiastischen Irrationalität der Hexerei manifest geworden war, so hatte er sich jetzt in der Beredsamkeit des gedruckten Wortes eingenistet und in der Kühnheit des forschenden, unabhängigen Geistes, der überall dort vorpreschte, wo die Kleriker sich bis dato nicht hingewagt hatten. Die Kirche versuchte, sich der neuen Situation vorsichtig anzupassen und auch die Inquisition zur Anpassung zu bewegen. Im 13. Jahrhundert hatten die Dominikaner allein durch den Umstand, dass sie gelehrt waren, eine sensationelle Neuerung dargestellt. Dadurch waren sie in der Lage, es mit den Anhängern der Ketzereien auf deren Terrain aufzunehmen. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte waren die Dominikaner jedoch immer träger und selbstzufriedener geworden, klammerten sich an ihre Macht und unternahmen kaum noch Anstrengungen, sich den Herausforderungen der neuen Zeit zu stellen. Ihre Einstellung gegenüber der sich rasch verbreitenden protestantischen Häresie kann nur als defensiv bezeichnet werden. Um mit dem Protestantismus fertig zu werden, benötigte die Kirche eine Truppe exzellent ausgebildeter und hochmotivierter Männer, die ihren Widersachern im Hinblick auf Gelehrsamkeit, Intelligenz und psychologische Gewandtheit gewachsen waren. Und sollte sich herausstellen, dass der Protestantismus alle Versuche, ihn auszurotten, überstehen würde, dann musste die katholische Kirche zumindest über die deutlich größere Anhängerschar verfügen. Unter anderem stand sie vor der Aufgabe, ihre Position in jenen Weltgegenden zu festigen, mit deren Erforschung und Eroberung man gerade erst begonnen hatte. Sie musste die Heiden ganzer Kontinente bekehren, bevor die Protestanten ihr diese Seelen wegschnappten. Mit anderen Worten, die Kirche brauchte eine Organisation gut geschulter und stark motivierter Missionare, neue Soldaten Christi, eine Militia Christi, die mit militärischer Disziplin einen Kreuzzug auf dem Gebiet des Intellekts führen konnte. Diese Einrichtung war die Societas Jesu, der Jesuitenorden. Er wurde von dem Spanier Ignatius von Loyola gegründet, der ursprünglich von dem Ehrgeiz getrieben wurde, militärischen Ruhm zu erringen. Nachdem er aber 1521 schwer verwundet wurde, erwachten seine Wissbegier und der Drang nach Selbsterkenntnis. Er brach zu einer Wallfahrt nach Montserrat auf, hängte dort seine Waffen an den Schrein und zog sich für ein Jahr als Eremit in eine Höhle zurück. In dieser Abgeschiedenheit verfasste er ein Handbuch, das Exerzitienbüchlein, in dem er sein neuartiges und strenges Übungsprogramm für eine christliche Meditation vorstellte. 1523 pilgerte er nach Jerusalem. Zurück in Spanien nahm er ein Studium an der Universität zu Alcalá auf. 1526 hielt Ignatius öffentliche Predigten und erweckte damit das Misstrauen der Inquisition, die ihn der Häresie verdächtigte und etwa 3 Wochen lang in Haft hielt. Er wurde freigesprochen, aber man untersagte ihm jede Beteiligung an öffentlichen theologischen Debatten für einen Zeitraum von 4 Jahren. Um diesem Verbot zu entgehen, begab sich Ignatius 1528 nach Paris. Hier versammelte er eine kleine Schar treuer Anhänger um sich, die ersten der künftigen Jesuiten. Am 27. September 1540 bestätigte Papst Paul III. Die Einrichtung dieses Ordens unter dem Namen Gesellschaft Jesu. Zwar trugen die Brüder keine Waffen, aber ihre Ausbildung, Disziplin und Nomenklatur orientierte sich an militärischen Vorbildern. In den 1,5 Jahrhunderten, die auf die Gründung folgten, sollten die Jesuiten zur Speerspitze der Gegenreformation werden und die kirchlichen Bemühungen prägen, sich neue Einflusssphären zu erschließen und zumindest einen Teil des Terrains, das die katholische Kirche an den Protestantismus verloren hatte, wieder einzunehmen. Die Jesuiten gingen vor wie bei militärischen Planungen. Jede ihrer Kampagnen folgte einer klar durchdachten Strategie. Um sich Geldquellen zu erschließen und die erforderliche Glaubwürdigkeit zu verschaffen, waren sie bereit, sich an der allgemeinen Hexenverfolgung zu beteiligen. Letztlich blieb das aber für die Jesuiten zweitrangig. Ihr Hauptziel war ein anderes. Innerhalb weniger Jahre überzog der Orden, nach dem Vorbild der Templer und Hospitaliter, die gesamte bekannte Welt mit einem Netzwerk von Missionen. Man fand sie jenseits des Atlantik in Amerika, auf dem indischen Subkontinent, in China, Japan und auf den Inseln im Pazifik. In heimischeren Gefilden machten sich die Jesuiten bei der Umstrukturierung und Wiedereröffnung der Inquisitionsbehörde nützlich. 1545, 5 Jahre nach der offiziellen Gründung des Jesuitenordens, sollte das Konzil zu Trient einen Entwurf vorlegen, in dem der Status des Papstes, der Aufbau der kirchlichen Verwaltung und der Kurs der Politik in den nächsten 3¼ Jahrhunderten festgeschrieben wurde. Und ganz oben auf der Prioritätenliste Roms stand der Auftrag an die katholische Kirche, den Kreuzzug wider die protestantische Häresie zu organisieren. Im Vorfeld des Konzils wagte sich Papst Paul III. An eine radikale Reform der päpstlichen Regierung und Verwaltung. Er ließ eine Anzahl voneinander unabhängiger Offizien oder Abteilungen einrichten, die sich um die verschiedenen Sparten der kirchlichen Angelegenheiten zu kümmern hatten. Sie unterstanden der direkten päpstlichen Kontrolle und wurden Kongregationen oder Konzilien genannt. Auch die Inquisition erhielt nun den Status einer solchen Kongregation. Vor allem auf die Initiative der Jesuiten hin wurde die päpstliche Inquisition nun umgerüstet, und zwar exakt nach dem spanischen Vorbild. So wie die spanische Inquisition als Instrument der königlich-spanischen Politik diente, sollte die päpstlich-römische Inquisition nun zum Instrument der Kirchenpolitik werden. Ihre Hauptaufgabe war nicht länger die Reinerhaltung des Glaubens, sondern die Sorge um die Stabilität des Papsttums und der katholischen Kirche. Ihr Titel lautete nun Heilige Kongregation der römischen und universalen Inquisition. Erst 1908 wurde der Name erneut abgeändert, und zwar in Kongregation des Heiligen Offiziums. Den meisten Kommentatoren sollte die Kurzform Heiliges Offizium genügen. Um die Institution aufzupolieren, wurde die Inquisition 1965 ein weiteres Mal umbenannt in Kongregation für die Glaubenslehre. Unter dieser Bezeichnung arbeitet die Behörde noch heute, als direkte Nachfahrin der 1234 gegründeten Inquisition. Ignatius und seine Jesuiten hatten maßgeblichen Anteil an der Generalüberholung der Inquisition, an ihrer Wiedergeburt als heiliges Offizium. Einen vergleichbar starken Einfluss übte der fanatische Theatiner Giampietro Caraffa aus. Als 1541 Michelangelos Fresko »Das jüngste Gericht« in der Sixtinischen Kapelle enthüllt wurde, empörte sich Kardinal Caraffa über die phallische Symbolik, zum Beispiel über die Darstellung eines Mannes, der an seinem Geschlechtsteil davongeschleppt wird, und verdammte das Werk als unzüchtig. Viele gleichgesinnte Kollegen teilten die Entrüstung, und etliche Jahre später ordnete das Konzil von Trient an, dass an dem Fresko Nachbesserungen vorgenommen werden müssten. Die Attacke auf das Gemälde hatte Caraffa das Wohlwollen von Papst Paul III. Eingebracht. Danach setzte sich Caraffa mit der Unterstützung Ignatius von Loyolas und des dominikanischen Kardinals von Burgos für die Einrichtung eines permanenten Inquisitionstribunals ein, das dem Tribunal der spanischen Inquisition nachgebildet sein sollte. Daraufhin wurde 1542 das Heilige Offizium eingerichtet. Caraffa selbst wurde zum ersten Generalinquisitor der Einrichtung berufen. Der Papst behielt sich das Recht vor, Begnadigungen auszusprechen. Davon abgesehen erhielt das Heilige Offizium nahezu grenzenlose Befugnisse. Unmittelbar nach seiner Ernennung beschlagnahmte Caraffa ein Anwesen in Rom und ließ dort Gefängniszellen einbauen. Dann erließ er 4 Verfahrensregeln, an die sich alle Inquisitoren zu halten hatten. Sie sollten unter anderem auch auf den bloßen Verdacht hin bestrafen. Und sie hatten auf die Großen keinerlei Rücksicht zu nehmen. Es folgte eine Säuberungsaktion, die jene Kampagnen vorwegnahm, die im 20. Jahrhundert von Hitler, Stalin und anderen Tyrannen in Szene gesetzt wurden. Das Oberhaupt des Kapuzinerordens floh nach Genf. Weitere prominente Persönlichkeiten, sowohl weltliche als auch klerikale, suchten andernorts Unterschlupf. 1555 wurde Caraffa selbst zum Papst gewählt und nahm den Namen Paul IV. An. Um seine Möglichkeiten voll auszuschöpfen, brachte er seinen Vertrauten, den Dominikaner Michele Ghislieri, in die entsprechenden Positionen. 1557 wurde Ghislieri Kardinal, ein Jahr später Großinquisitor. Schließlich wurde er 1566 seinerseits zum Papst gewählt und nahm den Namen Pius V. an. Kaum hatte Caraffa auf dem Heiligen Stuhl Platz genommen, machte er ernst mit der Herrschaft des Schreckens. Im Jahr 1556 wurden zu Ancona 12 konvertierte Juden verbrannt. 1557 wurde eine Reihe von Venezianern der Ketzerei überführt, nach Rom überstellt und dem Scheiterhaufen überantwortet. Als Caraffa 1559 starb, war er bei den Einwohnern Roms so verhasst, dass sie den Amtssitz des Heiligen Offiziums stürmten, die Gebäude verwüsteten und alle Akten verbrannten. Das Heilige Offizium ließ sich davon nicht beirren und setzte seine Mission fort. In Süditalien wurden zum Beispiel 1562 etwa 2000 Waldenser brutal ermordet. Unterdessen hatte die Kirche selbst einen tiefgreifenden Wandel vollzogen. Die rasche Ausbreitung des Protestantismus hatte die Notwendigkeit einer Reform zur schmerzlichen Gewissheit gemacht. Es setzte sich die Auffassung durch, dass eine solche Reform am besten von einem Kirchenkonzil durchgeführt werden könne. Und so berief Papst Paul III. 1545 in Trient das Konzil ein. Trient stellte die entscheidenden Weichen für die Neubestimmung der Rollen sowohl der Kirche als auch des Papstes, wie sie uns heute noch vertraut sind. Häufig unterbrochen, zog sich das Konzil über insgesamt 18 Jahre hin, von 1545 bis 1563. Die Anstrengungen des versammelten Klerus richteten sich darauf, die geeigneten Mittel für den Konkurrenzkampf mit den Protestanten zu finden. An allererster Stelle musste dafür die eigene Kirche umgerüstet werden. So proklamierte das Konzil die Gleichgewichtigkeit von heiliger Schrift und Überlieferung. Mit anderen Worten, der Kirche, die diese Tradition verkörperte, wurde eine ebenso große Autorität zugesprochen wie der Bibel. Das war natürlich eine Attacke gegen den Protestantismus, der nur die Autorität der Heiligen Schrift anerkannte. Durch weitere Beschlüsse wurde der Bruch mit dem Protestantismus noch deutlicher vollzogen, zum Beispiel durch die Formulierung der Doktrin der Erbsünde und durch die Zurückweisung der lutherischen These von der Rechtfertigung durch den Glauben. Auch debattierte das Konzil über die hierarchische Beziehung zwischen dem Papsttum einerseits und den Bischöfen und Kirchenkonzilen andererseits. Das Papsttum ging als die höchste Autorität aus der Auseinandersetzung hervor, der sich sowohl die Bischöfe als auch die Kirchenkonzile zu beugen hatten. Ein Jahrtausend zuvor war die Kirche noch dezentral organisiert. Der Papst war nichts weiter als der Bischof von Rom gewesen, der sprichwörtliche Erste untergleichen. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte wurde die Macht immer stärker in Rom konzentriert, aber dies war nie offiziell sanktioniert worden. Nach dem Trienter Konzil war die Kirche ähnlich wie eine absolute Monarchie aufgebaut. Der Papst hatte nun den Status eines Souveräns. Von diesem Moment an widmeten sich die Jesuiten, das Heilige Offizium und alle anderen römisch-katholischen Einrichtungen nicht mehr in erster Linie der Reinerhaltung der Glaubenslehre, sondern vor allem der Stabilität des Papsttums und der Kirche. Zudem bemühte sich die Kirche, ihr früheres Wissens- und Bildungsmonopol wiederherzustellen. Zu diesem Zweck wurde eine neue Form der Zensur eingeführt, die in dem berüchtigten, vom Heiligen Offizium herausgegebenen Index der verbotenen Bücher ihren Niederschlag fand. Schon 1554 hatten einige Tribunale des Heiligen Offiziums vor Ort Listen mit verbotenen Büchern erstellt. Caraffa veröffentlichte 1559, als Paul IV. Ausgestattet mit päpstlicher Machtfülle, seine für alle verbindliche Liste, den Index Librorum Prohibitorum. Diese Liste enthielt nicht nur Texte von Ketzern, sondern auch solche, die das Heilige Offizium als unsittlich ansah, zum Beispiel die Werke von Humanisten wie Erasmus von Rotterdam. Auch der Talmud, 30 Übersetzungen der gesamten Bibel sowie 11 weitere des Neuen Testaments wurden indiziert. Caraffas Index wurde 1564 vom Konzil zu Trient offiziell anerkannt und mit einigen Ergänzungen neu aufgelegt. 1571 schuf Papst Pius V., also Caraffas ehemaliger Großinquisitor Michele Ghislieri, eine neue Abteilung, die Kongregation für den Index, die unter der Schirmherrschaft des Heiligen Offiziums stand und eine einzige Aufgabe zu erfüllen hatte, nämlich die Verwaltung und Aktualisierung der Liste der verbotenen Bücher. Diese Institution blieb bis 1917 erhalten. Von da an wurde ihre Funktion direkt vom Heiligen Offizium wahrgenommen. Die letzte vollständige Ausgabe des Index ist 1948 erschienen. Unter den Autoren und Texten, die darin verboten wurden, sind Balzac, Descartes, Alexandre Dumas, sowohl der Ältere als auch der Jüngere, Flaubert, Friedrich der Große, Victor Hugo, Rousseau, Spinoza, Stendhal, Lawrence Stern, Voltaire und Zola. Auch alle Geschichtsbücher über die Freimaurerei sowie über die Inquisition selbst waren indiziert. In den 50er Jahren kamen Nachträge heraus, in denen weitere Autoren verboten wurden: Sartre, Alberto Moravia, Gide, Kazantzakis und Simone de Beauvoir. 1966 wurde der Index schließlich offiziell abgeschafft. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Kirche angesichts der immer größer werdenden Zahl der als verwerflich erachteten Texte einfach aus Verzweiflung kapituliert hat. Aus dem Konzil von Trient ging die Kirche mit einer gestärkten päpstlichen Autorität hervor und ihr standen zwei Einrichtungen zu Gebote, die sich an die Spitze der Gegenreformation setzten: der Jesuitenorden und die Inquisition in ihrer modernisierten Aufmachung als heiliges Offizium. Diese Institutionen stellten ihre Schlagkräftigkeit unter Beweis, indem sie große Gebiete, zum Beispiel Polen und Böhmen, für Rom zurückeroberten und die Botschaft der Kirche in Übersee verbreiteten. Letztlich konnten jedoch auch sie den eigentlich schon verlorenen Krieg nicht mehr gewinnen. Man versuchte, die beständig schrumpfende katholische Einflusssphäre zu wahren, so gut es ging. Anfangs war zum Beispiel Protestantismus mit dem Luthertum gleichbedeutend, aber bald schossen überall protestantische Sekten wie Pilze aus dem Boden. Auf Luther war in Genf Calvin gefolgt, in Zürich Zwingli, in Schottland John Knox. Und Heinrich der VIII. Hatte, wenn auch wohl kaum aus theologischen Gründen, die anglikanische Kirche von England geschaffen. Als das Konzil von Trient 1563 zum Abschluss kam, hatte sich das Gesicht der Welt verändert. Durch die Druckkunst und die damit einhergehende rasche Verbreitung neuer Ideen waren sowohl die säkulare Gelehrsamkeit als auch der Protestantismus Tatsachen geworden. Innerhalb von nicht einmal einem halben Jahrhundert war die katholische Welt auf etwa ein Drittel ihrer vormaligen Größe geschrumpft. Die Massenverfolgung der Hexen wurde fortgesetzt. Doch von der Mitte des 16. Jahrhunderts an war die Geschichte der umgetauften Inquisition nicht mehr so sehr eine Geschichte des Massenterrors, sondern eher die Geschichte ausgewählter Einzelfälle, in die allerdings einige der für die Entwicklung der westlichen Zivilisation bedeutsamsten Männer verstrickt waren. Ins Visier des Heiligen Offiziums gerieten vor allem Renaissance-Genies. Ihr Wissensdurst und ihre geistige Kühnheit richteten sich auf die bildenden Künste, die Naturwissenschaften, die Theologie, die Philosophie, die Medizin, die Technik und auf jenes Spektrum von Disziplinen, die man zusammenfassend als esoterisch bezeichnete, also zum Beispiel Astrologie, Alchemie und Magie. Die zwei wichtigsten dieser Persönlichkeiten waren im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts Aureolus Philippus Theophrastus, Bombastus von Hohenheim, der später einfach Paracelsus genannt wurde, und Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, der sowohl Marlowe als auch Goethe als Vorbild für ihren Dr. Faust gedient hatte. Paracelsus wie auch Agrippa hatten einige unerquickliche Zusammenstöße mit der Inquisition. Es war freilich noch die alte Inquisition gewesen. Diesem Umstand verdankten sie es, dass sie, abgesehen von einigen Zensurmaßnahmen und kurzfristiger Haft, mehr oder weniger ungeschoren davonkamen. Die späteren Renaissance-Genies sahen sich mit dem Heiligen Offizium konfrontiert und kamen weniger glimpflich davon. So wurde Tommaso Campanella, ein mystisch ausgerichteter Dominikaner, inhaftiert und gefoltert. Während seiner jahrzehntelangen Gefangenschaft verfasste Campanella sein berühmtestes Buch »Der Sonnenstaat«, den Entwurf eines idealen, utopischen Gemeinwesens. Noch dramatischer war der Fall Giordano Bruno, 1548 bis 1600. Der Dominikaner betätigte sich als Dichter, Dramatiker, Philosoph, Theologe, Naturwissenschaftler sowie Magier und verbreitete ein eigenes mystisches System. 1592 wurde er beim Heiligen Offizium denunziert, festgenommen, von Venedig nach Rom überstellt und ins Gefängnis gesteckt. Während der folgenden 7 Jahre verteidigte er in Gesprächen mit den Inquisitoren trotz schwerster Folter beharrlich seinen Standpunkt. Im Jahr 1600 wurde er zum Tode verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Dem heutigen Leser fällt, fragt man ihn nach dem berühmtesten Opfer des heiligen Offiziums jener Epoche, mit Sicherheit Galileo Galilei, 1564 bis 1642 ein. Seine astronomischen Beobachtungen versetzten ihn in die Lage, die Richtigkeit der kopernikanischen Theorie empirisch unter Beweis zu stellen. Das war ein massiver Widerspruch zu den Lehren der Kirche, die sich auf den biblischen Schöpfungsbericht stützten. Folglich wurde Galilei vom heiligen Offizium festgenommen und wegen Häresie verurteilt. Die letzten 8 Jahre seines Lebens verbrachte er unter Hausarrest. Ein ziemlich verspäteter Nachtrag zu diesem Fall erfolgte 1992, als der Vatikan eingestand, dem Mann sei damals Unrecht widerfahren. 7. Die Angst vor den Mystikern. In dem Roman »Die Brüder Karamasow« von Dostojewski ist der Großinquisitor bereit, Jesus auf den Scheiterhaufen zu schicken, damit die Stabilität der Kirche erhalten bleibt. Um diese Geisteshaltung zu verstehen, muss man den Unterschied zwischen Religion und religiöser Erfahrung bzw. Spiritualität berücksichtigen. Diese Differenzierung ist unerlässlich und doch wird sie in den meisten Fällen übersehen oder absichtsvoll im Unklaren gelassen. Das, was wir gemeinhin Religion nennen, ist eine Kombination aus Glauben und intellektueller Interpretation. Die religiöse Erfahrung, die man getrost mit Spiritualität gleichsetzen kann, ist in erster Linie eben eine Erfahrung. Sie bedarf keines Glaubensakts. Sie beruht auf etwas, was das Individuum, dem sie zuteil wird, einfach als eine Form direkter und sich selbst genügender Gewissheit annehmen muss. Und Wissen ist nicht auf Glauben angewiesen. Wenn man etwas unmittelbar weiß, dann braucht man daran nicht mehr zu glauben. Wer mit der Hand eine heiße Herdplatte berührt, muss an den Schmerz nicht glauben. Der Schmerz wird unmittelbar erfahren. In den ersten 2 Jahrhunderten der christlichen Ära wurde eine unmittelbare Erfahrung als Gnosis bezeichnet, was übersetzt nichts anderes als Erkenntnis bedeutet. Diejenigen, die dieses Wissen suchten, nannte man Gnostiker. Heute würden wir sie auch als Mystiker bezeichnen. Aber welche Begrifflichkeit wir auch immer wählen, an das eigentliche Erlebnis selbst kommen wir so nicht heran. Die subjektive Erfahrung entzieht sich allen nachträglich auf sie angewandten rationalen Interpretationsversuchen. Religion beruht, im Gegensatz dazu, nicht auf Gnosis, sondern auf einer Theologie, auf einem intellektuellen Deutungssystem, das dem unmittelbaren Erleben der Gnosis nachträglich aufgepfropft wurde. Eine Theologie versucht, die religiöse Erfahrung zu erklären, und kommt nicht ohne Dogma aus, nicht ohne Glaubenssätze, Moralkodex, Verbote und Rituale. Je ausgefeilter diese Konstrukte werden, desto weniger haben sie noch mit der ursprünglichen Erfahrung zu tun, durch die sie inspiriert wurden. Schließlich entfremdet sich die Theologie so weit von ihrem Ursprung, dass der Kontakt völlig abreißt und der intellektuelle Überbau nun sich selbst rechtfertigt. Die Religion, die auf einer solchen Theologie basiert, hat nicht mehr das Geringste mit Spiritualität zu tun. Sie ist in ein Instrument zur Konditionierung und Steuerung ihrer Anhänger verwandelt worden. Sie ist nun eine soziale, kulturelle und politische Einrichtung, die der Wahrung der Moral und der Aufrechterhaltung, in Ausnahmesituationen jedoch auch dem Umsturz, der gesellschaftlichen Ordnung dient. Und für die Elite an der Spitze dieser Institution stellt Gnosis eine Bedrohung dar, denn sie lässt dieses ganze Machtkonstrukt schlagartig überflüssig erscheinen. Um das Herrschaftsgebäude zu schützen, müssen seine Torwächter die Rolle des Dostojewskischen Großinquisitors übernehmen. Die über einer Theologie errichtete Religion wird durch den Priester repräsentiert, die religiöse Erfahrung hingegen durch den Mystiker. Der Priester kümmert sich um die Akzeptanz des intellektuellen Dogmas und um das Geschäft der Interpretation. Kurz, er ist für den exoterischen Aspekt dessen zuständig, was man gemeinhin das Spirituelle nennt. Diese Dimension geht allerdings in den meisten Fällen im Laufe des religiösen Prozesses verloren. Das Spirituelle hört auf, spirituell zu sein. An seine Stelle tritt einesteils der fromme Glaube, die unkritische Akzeptanz einer Erfahrung aus zweiter Hand, andererseits der Intellekt. Im Gegensatz dazu vertritt der Mystiker den esoterischen, also den intimen oder verborgenen Aspekt der Spiritualität. Er schätzt sie als eine Form der Erkenntnis aus erster Hand, die so intensiv und unmittelbar über ihn kommt, dass sie sich jeder Ausdeutung und jedem Glauben entzieht. Angesichts dieses Unterschieds kann es uns kaum verwundern, dass die meisten organisierten Religionen die Mystiker in ihren Reihen mit Argwohn betrachten. Der Mystiker bleibt stets ein potenzieller Abtrünniger oder Ketzer und damit ein potenzieller Kandidat für die organisierte Verfolgung. Da er auf der Unmittelbarkeit seiner Erfahrung beharrt, bedarf er keines Priesters zur Auslegung. Im Grunde betrachtet der Mystiker die gesamte klerikale Hierarchie als überflüssig. Und die Mystiker aus den verschiedenen religiösen Traditionen in aller Welt haben letztlich mehr miteinander gemein als mit ihren jeweiligen offiziellen Priesterschaften. Die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch haben sich die Anhänger verschiedener Religionen gegenseitig bekriegt. Gnostiker und Mystiker haben sich daran nicht beteiligt. Daher haben die Menschen, die für ihren Glauben zu töten bereit sind, ein starkes Interesse daran, die Stimme des Wissens zum Schweigen zu bringen. So gesehen war es unvermeidbar, dass die christlichen Mystiker ständigem Argwohn ausgesetzt waren. Und es war folglich auch unvermeidbar, dass zumindest einige von ihnen Opfer der Verfolgung und der Unterdrückung wurden. Dieses Schicksal ereilte zum Beispiel jenen Mann, in dem viele Menschen den größten Mystiker des Mittelalters sehen, Johannes Eckhart. Dieser Mann, der heute als Meister Eckhart bekannt ist, wurde um 1260 in Deutschland geboren. Er trat dem Dominikanerorden bei, machte 1302 seinen Magister an der Pariser Universität und wurde 2 Jahre später zum ersten Provinzialprior der Ordensprovinz Sachsen ernannt. 1311 lehrte er an der Universität zu Paris Theologie. Er kehrte 1313 nach Deutschland zurück und war hier bis zu seinem Tod im Jahr 1327 oder 1328 als Gelehrter tätig. Zwar lehrte Eckhart Theologie, aber seine eigenen mystischen Erfahrungen hatten ihn überzeugt, dass letzten Endes nichts von Gott abgetrennt war. Gott umfasste und durchflutete die Gesamtheit der Schöpfung, einschließlich der Menschheit. Zwischen Gott und Mensch gab es keinen Unterschied. Um dieses Gefühl der Allgegenwart des Erhabenen zu vermitteln, prägte Eckhart den Begriff Istigkeit, dem im heutigen Deutsch in etwa die Wendung Istheit entspricht. Immer wieder betonte er die Überlegenheit solcher Erfahrungen der Allgegenwart des Erhabenen gegenüber all dem, was er als äußerlichen Kult abtat. Den Inquisitoren unter seinen dominikanischen Ordensbrüdern schienen diese Äußerungen dem Pantheismus einer als heretisch eingestuften Lehre bedenklich nahe zu stehen. Tatsächlich verdächtigte man Eckhart insgeheim mit Ketzersekten im Bunde zu sein, die man bereits des Pantheismus überführt hatte. 1326 wurden beim Papst Beschwerden vorgebracht, Eckhart predige eine Irrlehre und man ernannte eigens einen Inquisitor, der den Anschuldigungen auf den Grund gehen sollte. Zwischen Eckharts Unterstützern und seinen Kritikern entbrannte eine Debatte, die sich über fast ein Jahr hinzog. Als Meister Eckhart starb, war es noch nicht zu einer Entscheidung gekommen. Das offizielle Urteil wurde schließlich 1329 gesprochen. Seine Lehren, so hieß es, enthielten 17 eindeutig heretische Punkte und 11 zumindest ketzereiverdächtige Passagen. Erst nach einem komplizierten juristischen Tauziehen konnte die Exhumierung und anschließende Verbrennung seiner sterblichen Überreste verhindert werden. In Spanien wurde den Mystikern seitens der Inquisition besonders viel Aufmerksamkeit zuteil Und doch scheint im 16. und 17. Jahrhundert der Mystizismus gerade in Spanien auf einen so fruchtbaren Boden gefallen zu sein, wie sonst nirgends in Europa. Jene, von denen man annahm, dass sie sich mit dem gefährlichen Erreger angesteckt hatten, nannte man pauschal Alumbrados, was gleichbedeutend mit Illuminaten oder Erleuchteten ist. Dabei ist zu betonen, dass die spanischen Alumbrados sich von den späteren, im 18. Jahrhundert in Bayern auftauchenden Illuminaten stark unterschieden. Im Gegensatz zu ihnen waren die spanischen Alumbrados keine durchorganisierte Geheimgesellschaft, die sich der Sozialreform oder der politischen Revolution verschrieben hatte. Die Alumbrados pflegten von einem inneren Licht zu reden, von der Einheit der gesamten Schöpfung und der Verbundenheit des Menschen mit Gott. In vielerlei Hinsicht wiederholten sie nur die Äußerungen einer bestimmten heretischen Gemeinde, nämlich der Brüder und Schwestern des freien Geistes, die seit dem Mittelalter in Deutschland und Holland weit verbreitet waren. Die Niederlande standen zu jener Zeit unter spanischer Herrschaft, und es ist nicht auszuschließen, dass die von den Brüdern und Schwestern des freien Geistes vertretenen Prinzipien mit den in ihre Heimat zurückgekehrten Soldaten ihren Weg nach Spanien fanden. Die spanische Inquisition ging mit den Alumbrados streng ins Gericht. All ihre Schriften wurden auf den Index gesetzt. Im Jahr 1578 änderte die Inquisition eigens ihre offiziellen Aussagen zum Glauben ab, um diverse Behauptungen der Alumbrados als Häresien bezeichnen zu können. Von da an wurde die Verfolgung der spanischen Mystiker mit noch größerer Brutalität betrieben. Immer häufiger führte der Weg auf den Scheiterhaufen. Die wohl am höchsten verehrte spanische Mystikerin jener Epoche war Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, 1515 bis 1582, heute besser unter dem Namen Heilige Theresia von Ávila bekannt. Sie trat 1535 einem Karmelitinnenkloster in Ávila bei, und 20 Jahre später wurde ihr, als sie in einer Kapelle betete, ihre erste mystische Erfahrung zuteil. Von da an kehrten die mystischen oder visionären Erlebnisse, die sie selbst als Verzückung bezeichnete, für den Rest ihres Lebens regelmäßig wieder. Auf Anraten ihrer Beichtväter verfasste sie eine Autobiografie, in der sie vor allem ihre visionären Erfahrungen beschrieb. Die Inquisition untersagte die Veröffentlichung dieses Werks zu ihren Lebzeiten. Stattdessen gewährte man Theresia die Erfüllung ihres Wunsches nach einem kargeren Lebensstil und gestattete ihr die Gründung eines eigenen Ordens. Sie nannte ihre Gemeinschaft die unbeschuhten Karmeliten. In ihrem Kloster vollendete sie ihre Autobiografie, in der sie die aufeinanderfolgenden Stadien der Vereinigung mit Gott als Wohnungen bezeichnete. Sie schrieb einen Bericht über die Gründung ihres Ordens, zu dem schon bald 17 Klöster gehörten, und verfasste ein Handbuch der spirituellen Übungen. Darüber hinaus hinterließ sie eine beeindruckende Sammlung von Gedichten. Von ihrer umfangreichen Korrespondenz sind über 400 Briefe erhalten. Spätere Kommentatoren haben viel Aufsehens vom erotischen Charakter der mystischen Erfahrungen Theresias gemacht. Zum Beispiel beschreibt sie mit sexueller Bildhaftigkeit, wie sie vom göttlichen Liebhaber oder durch die göttliche Liebe überwältigt worden sei, und ihre Ekstase nimmt sich manchmal fast wie ein spiritueller Orgasmus aus. Ohne Frage haftet der Mystik Theresias ein pathologisches Moment an, und ein Freudianer würde ihre Zustände auf eine Sublimierung der unterdrückten Sexualität zurückführen. Wer ihren Mystizismus ganz auf diesen Aspekt reduziert, begeht jedoch einen Fehler. Die mystische und die erotische Erfahrung standen sich, was ihre psychische Dynamik angeht, immer schon sehr nahe, und jede von beiden ist von jeher in den Sprachbildern der jeweils anderen ausgedrückt worden. Hinter Theresias sexueller Symbolik steht ein Erleben, das Mystiker aller religiösen Traditionen immer schon in angemessene Worte zu fassen bemüht waren. So beschreibt Theresia, wie sich ihre Seele während ihrer Verzückungen in Gott auflöst und bis zu einem Punkt gelangt, wo jede Unterscheidung ausgelöscht ist. Die Seele, so spricht Gott zu ihr, wird, Zitat, völlig zunichte, damit sie besser in mich eindringe. Nicht mehr sie ist es, die da lebt, sondern ich bin es. Wie die meisten Mystiker vor ihr erkennt auch Theresia, wie vergeblich letztlich ihre Bemühungen sind, sich anderen Menschen mitzuteilen. Und sie bekennt, anfangs war ich in einer gewissen Unwissenheit befangen. Ich wusste nämlich nicht, dass Gott in allen Dingen ist, und es schien mir unmöglich, dass er mir so innig gegenwärtig sei, wie es mir vorkam. Jeder Versuch, Theresia als bloße Hysterikerin abzutun, wird durch ihre Autobiografie und ihre Briefe ad absurdum geführt. Denn aus ihren Texten sprechen eine verblüffend weltnahe Klugheit, gesunder Menschenverstand und ein erfrischender Humor. Ihre schriftlichen Zeugnisse lassen auch erkennen, dass sie sich der Gefahren, die ihr von Seiten der Inquisition drohten, vollkommen bewusst war. In ihrer Autobiografie hält sie fest, dass manche Kleriker sich schlicht weigerten, ihr die Beichte abzunehmen. Einige von denen, die es taten, erklärten, sie sei von Dämonen besessen. Einer von ihnen, so berichtet sie, war davon überzeugt, dass der Teufel sie in die Irre geführt habe. Und sie gibt auch die Ermahnungen von Freunden wieder, die sie gewarnt hätten, Zitat, es seien jetzt gefährliche Zeiten, man könnte leicht eine Anschuldigung gegen mich erheben und mich bei den Inquisitoren verklagen. Diese Befürchtung war keineswegs aus der Luft gegriffen. Theresias radikaler Mystizismus war seinem Wesen nach mit der hierarchischen Struktur der Kirche unvereinbar. Einigen Sprengstoff bargen auch ihre Versicherungen, das bloße förmliche Einhalten der Rituale bringe einen Menschen der Gnade Gottes, das heißt der mystischen Erfahrung, kein bisschen näher. Theresia hatte zweifellos großes Glück. Abgesehen von dem lebenslangen Publikationsverbot ließ die Inquisition sie in Ruhe, was man wahrscheinlich als das größte Wunder ihres Lebens ansehen muss. 1622 wurde sie heilig gesprochen. Theresia entkam zwar den Klauen der Inquisition, aber viele andere Mystiker, von denen sie manche persönlich kannte, hatten weniger Glück. Der wichtigste von ihnen war Juan de Yepes y Alvarez, der den Namen Juan de la Cruz, Johannes vom Kreuz, annahm. Juan wurde 1542 geboren und trat mit 21 Jahren Theresias Reformorden bei, den unbeschuhten Karmeliten. 1572 wurde er zum geistigen Oberhaupt ihres Konvents in Ávila ernannt. In seinen großartigen mystischen Gedichten thematisierte er sowohl die numinose Erfahrung als auch die dunkle Nacht der Seele, die ihr vorangeht. Diesem Mann schienen, Zitat, die kirchlichen Bräuche, die Bilder und Kultusstätten gut genug für die Nichtbegabten, gleich Kinderspielzeug, das die Vorgeschrittenen liegen lassen sollten, damit es sie nicht von der inneren Betrachtung abhalte. Kein Wunder, dass er wegen solcher Aussagen mehrfach bei der Inquisition angezeigt wurde. In regelmäßigen Abständen leitete man Ermittlungen gegen ihn ein. Im Jahr 1576 wurde er vom Inquisitionstribunal in Toledo zu 9 Monaten besonders strenger Kerkerhaft verurteilt. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in der Verbannung in einem sogenannten einsamen Haus in Andalusien, wo er 1591 starb. Im Jahr 1726 wurde er schließlich rehabilitiert und heilig gesprochen. 8. Freimaurerei und Inquisition. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts schossen in Europa die Häresien und mystisch ausgerichteten Philosophien nur so ins Kraut. Man unternahm sogar den Versuch, den Mystizismus mit der Politik zu verschmelzen und ein ideales, utopisches Staatswesen zu erschaffen, das auf einem mystischen Fundament ruhen sollte. Dazu gehörte zum Beispiel das Gedankengut der Rosenkreuzer, das sich um 1641 ausbreitete. Zwar war das Rosenkreuzertum vom Ansatz her gnostischer, toleranter und spirituell aufrichtiger als der Katholizismus und der Protestantismus, Aber auch dieses neue System schloss die Interpretation einer empirischen Erfahrung ein. Und je komplexer diese Interpretation wurde, desto stärker trat die Erfahrung selbst in den Hintergrund. Sie wurde einfach durch eine weitere Theologie verdrängt. Die Kirche fühlte sich von den Rosenkreuzern bedroht und folglich setzte das heilige Offizium auch sie auf seine Liste der Verdächtigen. Die Rosenkreuzer wurden ausspioniert, gejagt und vor die Gerichte gezerrt. Aber für Rom blieb der Protestantismus der Hauptübeltäter. So wie die Jesuiten und das heilige Offizium die Gegenreformation auf den Feldern der Philosophie, der Unterweisung und der Doktrin vorantrieben, so wurde die entsprechende politische und militärische Offensive zumindest eine Zeit lang von den katholischen Armeen des habsburgischen Spanien und Heiligen Römischen Reiches ausgeführt. Diese Offensive erfolgte in Gestalt des Dreißigjährigen Krieges 1618 bis 1648, des entsetzlichsten Konflikts, der vor dem 20. Jahrhundert je auf europäischem Boden ausgetragen wurde. Als die Feindseligkeiten eingestellt wurden, war die Autorität Roms noch weiter abgebröckelt und noch mehr gefährdet als zuvor. In Skandinavien und in den norddeutschen Ländern erwies sich der Protestantismus als unangreifbar und das protestantische Holland hatte sich gar zu einer bedeutenden Weltmacht aufgeschwungen. Jetzt rangen die protestantischen Kriegs- und Handelsflotten Englands und Hollands miteinander um die Herrschaft über die Ozeane und die Kolonien, die ehemals ganz von den katholischen Staaten Spanien und Portugal dominiert worden waren. Am schlimmsten aber war für die Kirche, dass Frankreich derweil Spanien als stärkste Militärmacht auf dem Kontinent abgelöst hatte, und zwar durch eine Allianz mit den protestantischen Mächten. Die französische Politik wurde während des Dreißigjährigen Krieges durch Richelieu bestimmt, einen katholischen Kardinal, der veranlasste, dass katholische Truppen zur Unterstützung der protestantischen Sache eingesetzt wurden. Die französische Regierung wachte nun mit Argusaugen über ihre Unabhängigkeit von jeder päpstlichen Einflussnahme. Sie hatte sogar das Recht, die Bischöfe des Landes selbst zu bestimmen. So also stellte sich für Rom die Situation im 17. Jahrhundert dar. Noch etwas später hatte die Kirche auf dem europäischen Festland sogar noch mehr an Macht eingebüßt. Die Großmächte Europas stritten sich 1704 über die Frage, ob ein Habsburger oder ein Bourbone den wackeligen spanischen Thron besteigen sollte, und scherten sich herzlich wenig um Rom. Österreich blieb zwar katholisch, aber in der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde sein Einfluss auf Zentraleuropa durch eine neue protestantische Macht im Norden geschmälert, durch das 1701 gegründete Königreich Preußen. In den Kriegen jener Zeit gab auch Russland sein Debüt auf dem Schachbrett der europäischen Politik und konfrontierte Rom mit einer weiteren Konkurrenz in Gestalt der russisch-orthodoxen Kirche. Und obgleich Frankreich katholisch blieb, sollte von ihm die massivste Bedrohung ausgehen, eine Bedrohung, die sich in der Sphäre der Gedanken und Wertvorstellungen anbahnte. Unter dem Einfluss des kartesianischen Rationalismus war das Land Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer Hochburg antiklerikaler Stimmungen geworden. In den Schriften von Les Philosophes, Männern wie Montesquieu, Diderot und vor allem Voltaire, wurde der katholischen Kirche nicht nur die Anerkennung verweigert, sie wurde auch auf anstößige und blasphemische Weise verhöhnt. Die klerikale Hierarchie sah sich gedemütigt. Rom wurde zum Dauerthema des Gespötts, zum Opfer gnadenloser Witzeleien. Die Schriften der Philosophen blieben nicht die einzige ernste Bedrohung für die katholische Kirche. Eine vergleichbar große Herausforderung stellte die Freimaurerei dar. Diese Bewegung hatte sich, zumindest in ihrer modernen Form, während des frühen 17. Jahrhunderts in Schottland und England herausgebildet. Als die Stuarts dann ins Exil getrieben wurden, führten sie die Freimaurerei im Gepäck. Und im Laufe der folgenden Jahre breitete diese sich rasch über den Kontinent aus. Dokumente deuten darauf hin, dass die erste Loge auf dem Festland 1726 in Paris gegründet wurde. Noch im selben Jahr entstand in Prag die erste Loge auf Habsburger Territorium. 1736 ehelichte der 5 Jahre zuvor in die Gemeinschaft der Freimaurer aufgenommene Franz Stephan, Herzog von Lothringen, später Kaiser Franz I., Maria Theresia aus dem Hause Habsburg und wurde so zum Mitregenten Österreichs. Er gründete die Loge von Wien und hielt im gesamten habsburgischen Reichsgebiet seine schützende Hand über die Freimaurerei. Die erste italienische Loge wurde 1733 gegründet, 1734 die erste holländische, 1735 kam Schweden, 1736 die Schweiz hinzu. In Deutschland machte 1737 die Hamburger Loge den Anfang. Ein Jahr darauf wurde der künftige Friedrich der Große von Preußen zum Freimaurer. Im Jahr 1740, als auch Berlin seine Loge bekam, war die Anzahl der Logen in Holland und Schweden bereits so groß geworden, dass man dort nationale Großlogen gründete. Auch in Spanien und Portugal konnten sich Logen etablieren. Mitte des 18. Jahrhunderts war die Freimaurerei in jeden Winkel Westeuropas vorgedrungen und hatte sich auch bereits in Nord- und Südamerika ausgebreitet. Viele der Gründerväter der Vereinigten Staaten, etwa Benjamin Franklin und George Washington, sowie berühmte Literaten waren Freimaurer, zum Beispiel Diderot, Voltaire, Goethe und Schiller. Für die katholische Kirche stellte die Freimaurerei in mehrfacher Hinsicht eine Bedrohung dar. Zunächst einmal hatten sich fast alle Logen bis zu einem gewissen Grad dem kartesianischen Rationalismus verschrieben. Die Freimaurerei erhob zwar nie den Anspruch, eine alternative Religion zu sein, aber sie befasste sich mit spirituellen Fragen und bildete auf diese Weise eine Herausforderung für die dogmengläubige Frömmigkeit, die Rom von seinen Anhängern einforderte. Die Freimaurerei begrüßte zudem den raschen gesellschaftlichen Wandel im 18. Jahrhundert, den aufblühenden Handel und den wissenschaftlichen Fortschritt. Diese Umwälzungen schlossen auch soziale Reformen ein. Erstmals waren die Gleichheit der Menschen und ihre Grundrechte in aller Munde. Während die Kirche sich rückwärts orientierte, blickten die Freimaurer nach vorn. Aufgeschreckt durch die rasche Ausbreitung der Freimaurerei holte die katholische Kirche zum Gegenschlag aus. Am 25. Juli 1737 wurde in Florenz eine Geheimkonferenz des Heiligen Offiziums abgehalten, wahrscheinlich unter der persönlichen Schirmherrschaft des Papstes Clemens XII. Der einzige Punkt auf der Tagesordnung war die Freimaurerei. Undichte Stellen gab es damals fast so häufig wie heute, und so konnte eine Berliner Zeitschrift schon kurz danach über die Geheimversammlung berichten. Glaubt man diesen Quellen, so waren die versammelten Kleriker fest davon überzeugt, dass die Freimaurerei nur eine Fassade sei und sich hinter ihr eine viel größere, allumfassende heretische Verschwörung von ganz neuer Art verberge. Auf jeden Fall wusste das Magazin zu berichten, dass bereits die ersten Freimaurer festgenommen worden seien. Später im selben Jahr zettelten unsichtbare Helfershelfer in verschiedenen Städten gegen Freimaurerei gerichtete Unruhen an. 9 Monate nach der Konferenz von Florenz gab der Papst die erste einer Reihe von Bullen zum Thema heraus. Sie war überschrieben mit den Worten »Verdammung der Gesellschaft«, »Logen der Freimaurer«, unter Strafe der unbedingt auszusprechenden Exkommunikation und Absolution dafür einzig dem erhabenen Pontifex vorbehalten. In der darauffolgenden Passage führte der Papst aus: Es ist unser Wille, dass sowohl die Bischöfe und sonstigen örtlichen Ordinierten als auch die abgeordneten Inquisitoren gegen die heretische Verderbtheit aller Orten Maßnahmen ergreifen und Nachforschungen anstellen gegen Missetäter, ganz gleich welchen Status und Ranges, und ihnen angemessene Bestrafung zuteil werden lassen, so sie ernstlich der Ketzerei verdächtig sind und sie den nötigen Zwängen zu unterwerfen. Einige europäische Regierungen scheuten den Konflikt mit der Kirche und beeilten sich daher, die Anweisungen der Bulle in die Tat umzusetzen. Schon 1737 hatte die französische Polizei begonnen, Logenmitglieder festzunehmen. In Polen wurde die Freimaurerei verboten. Durch diese Reaktionen ermutigt, griff die Kirche zu noch schärferen Maßnahmen. 1739 veröffentlichte der Staatssekretär des Vatikans ein neues Edikt, in dem allen Freimaurern die Konfiskation ihres Besitzes, die Exkommunikation und die Todesstrafe angedroht wurden. 1751 gab Papst Benedikt XIV. Eine Bulle gegen die Freimaurerei heraus, in welcher die vorgesehenen Strafen zusätzlich verschärft wurden. Trotz solcher Maßnahmen traten aber weiterhin zahlreiche Katholiken den Logen bei. Und was noch schlimmer war, die Logen übten nicht nur auf die katholische Laienschaft, sondern zunehmend auch auf den Klerus eine große Anziehungskraft aus. Zum Beispiel gab es in Mainz eine Loge, die fast ausschließlich aus Klerikern bestand, und in Erfurt gründete der künftige Bischof höchstpersönlich eine Loge. Einer Wiener Loge gehörten nicht weniger als 13 Priester an. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Liste der hochrangigen katholischen Freimaurer von zahlreichen Äbten und Bischöfen, einem Hofkaplan, einem Kardinal und mindestens 5 Erzbischöfen angeführt. Die Freimaurerei wuchs sich schnell zu einem vielköpfigen, unbesiegbaren Ungeheuer aus. Solange die Haftbefehle des Heiligen Offiziums jedoch noch vollstreckt werden konnten, waren die Freimaurer willkommene Beute. Das galt insbesondere in Spanien und Portugal, wo noch immer eine nationale Inquisition ihr Werk tat, die nur der Krone verantwortlich war. So stürmte 1738 die spanische Inquisition eine Loge in Madrid und nahm ihre Mitglieder fest, von denen 8 zum Galeerendienst verurteilt wurden. 1748 schloss die Inquisition eine 4-jährige Ermittlung gegen die Freimaurerei ab. Als Ergebnis verkündete die spanische Behörde, dass die Freimaurer samt und sonders exkommuniziert gehörten. 3 Jahre später erwirkte die Inquisition ein königliches Dekret, das die automatische Verhängung der Todesstrafe für Freimaurerei absegnete. Im selben Jahr, 1751, trat ein Inquisitor selbst einer Loge bei, um sie auszuspionieren, Informationen zu sammeln und ihre Mitglieder zu denunzieren. Seinem Bericht zufolge gab es damals in Spanien 97 Logen. Den drakonischen Maßnahmen, die die Freimaurer zu erleiden hatten, zum Trotz, sollte ihre Zahl noch weiter steigen. Am Ende standen sie gar als Sieger da. Nach den Napoleonischen Kriegen und der Wiederherstellung der spanischen Monarchie war nicht die Freimaurerei, sondern die Inquisition abgeschafft. Die Logen überlebten und gediehen sowohl in Spanien selbst als auch in den spanischen Kolonien in Lateinamerika. Und die Entwicklung in Portugal verlief ganz ähnlich. In den anderen katholischen Gebieten trat im 18. Jahrhundert das Heilige Offizium eher sporadisch in Erscheinung. Unter seinen Attacken hatten besonders die Freimaurer in Italien zu leiden. Zu den prominenteren Opfern des Heiligen Offiziums gehörte Giuseppe Balsamo, besser bekannt unter dem Namen Alessandro Graf Cagliostro. Er wurde 1743 in Palermo geboren und 1777 in London in die Freimaurerei eingewiesen. Später entwickelte er eine eigene Variante der Freimaurerei und versuchte, diesen neuen Kult zu etablieren. 1789 kam er nach Rom und gründete dort seine eigene Loge. Zu ihren Mitgliedern sollen auch Kirchenfunktionäre und mindestens ein Kardinal gehört haben. Das Heilige Offizium hatte jedoch bereits Order vom Papst erhalten. Ende Dezember 1789 wurde der Graf gemeinsam mit 8 Angehörigen seiner Loge festgenommen. Am 21. März 1791 verurteilte ihn das Heilige Offizium wegen Ketzerei zum Tode. Der Papst wandelte das Urteil dann in lebenslange Haft um. Am 4. März 1791 verfügte der Papst, dass alle Unterlagen Cagliostros, all seine freimaurerischen Utensilien, vom Scharfrichter verbrannt werden sollten. Cagliostro starb 1795 in der Haft. Ein weiterer bekannter Freimaurer, der mit dem Heiligen Offizium unliebsame Bekanntschaft machte, war Giacomo Girolamo Casanova de Saint-Galt, 1725 bis 1798. Nach einer Zeit des ruhelosen Umherschweifens wurde er 1750 in die Freimaurerei initiiert. Als er in seine Geburtsstadt Venedig zurückkehrte, stürzte sich das heilige Offizium auf ihn und klagte ihn wegen Atheismus und magischer Praktiken an. Unter abenteuerlichen Umständen gelang ihm schließlich die Flucht aus dem Gefängnis und es begann jener Teil seiner Laufbahn, für den er heute noch berühmt ist. Es verdient noch einmal hervorgehoben zu werden, dass selbst in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts, als Europa in das Zeitalter der Moderne eintrat, das heilige Offizium immer noch die Macht hatte, Menschen einzusperren, ja sogar zum Tode zu verurteilen. Mit dieser Macht sollte es jedoch bald zu Ende sein. Die Französische Revolution, die revolutionären Bewegungen, die durch sie in Italien angestoßen wurden, und Napoleons Eroberung der Iberischen Halbinsel hatten das Papsttum und das heilige Offizium schwer erschüttert. Danach nahm die Kirche ihre Vendetta gegen die Freimaurerei wieder auf. Es wurde ein regelrechter Feldzug, der im Fortgang des 19. Jahrhunderts sogar noch verbissener geführt und noch paranoider werden sollte. 1814 kam eine neue Bulle gegen die Freimaurerei heraus, der zahlreiche weitere folgten. Alle Päpste des 19. Jahrhunderts erließen Verurteilungen der Freimaurerei. Diese wurde unter anderem als die Synagoge Satans und eine abscheuliche Sekte der Verderbten verunglimpft. 9. Die Eroberung des Kirchenstaates. Als das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts anbrach, sah sich die römische Kirche und mit ihr das heilige Offizium stark in die Enge getrieben. Seit dem Erscheinen von Diderots Roman »Die Nonne« im Jahr 1760 hatten Geistliche, vor allem Inquisitoren, in der Literatur immer wieder die Rollen der Erzschurken spielen müssen. Und als 1879 und 1880 Dostojewskis Roman »Die Brüder Karamasow« erschien, brannte sich mit dem Großinquisitor in das russische und westliche Bewusstsein ein unauslöschliches Bild ein, das des zynischen, skrupellosen Patriarchen, der bereit ist, sogar Jesus auf dem Scheiterhaufen sterben zu lassen, um die katholische Kirche zu verteidigen. Die schlechte Presse hatte Rom keineswegs nur in der sogenannten hohen Kultur. Die katholische Kirche hatte durch ihr Handeln immer schon beträchtliche Teile der Bevölkerung gegen sich eingenommen. Und nun, da die Menschen sich ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung immer öfter bedienten, da Zeitungen und populäre Literatur eine immer weitere Verbreitung fanden, wurden auch diesen Gegnern immer mehr Möglichkeiten geboten, sich zu artikulieren. Die Kirche musste auch mit anderen Herausforderungen fertig werden. 1859 erschien Charles Darwins Abhandlung über die Entstehung der Arten. 1871 folgte Die Abstammung des Menschen, ein Werk, das den biblischen Schöpfungsbericht grundlegend in Frage stellte. Die westliche Zivilisation erhielt eine säkulare Ausrichtung, wie sie kurz zuvor noch undenkbar gewesen wäre. In der Vergangenheit hatte jede Abweichung von der religiösen Orthodoxie, vom Atheismus ganz zu schweigen, als Verbrechen gegolten. Nun jedoch waren der Atheismus bzw. Agnostizismus eines Thomas Huxley oder eines Herbert Spencer nicht nur weithin bekannt, sondern geradezu in Mode. Dasselbe galt zumindest in den radikaleren Kreisen für den dialektischen Materialismus von Karl Marx. Während solche kirchenfeindlichen Gedanken sich allmählich in der christlichen Welt verbreiteten, konnte die katholische Kirche nur hilflos und wütend zusehen, denn die Machtmittel, um diese Entwicklung zu stoppen, standen ihr nicht mehr zu Gebote. Die Inquisitoren des heiligen Offiziums, die früher wie die Bluthunde gewütet hatten, waren an die Kette gelegt worden. Eine weitere Bedrohung ging von der Entwicklung aus, die vor allem in methodologischer Hinsicht von deutschen Historikern und Archäologen in Gang gebracht worden war, allen voran von Heinrich Schliemann, 1822 bis 1890. Schon sehr bald erkannte man, dass sich dessen Ansatz problemlos auf die biblische Archäologie anwenden ließ. Nur wenige Jahre nach Schliemanns Durchbruch waren britische Forscher emsig in Ägypten und Palästina tätig, wo sie unter anderem eine Ausgrabung unterhalb des Jerusalemer Tempels durchführten. Schliemann verdankte seinen Erfolg als Entdecker größtenteils der Sorgfalt, mit der er Homers Epen unter die Lupe genommen hatte, seinem Bemühen, Tatsachen und fantastische Ausschmückungen nach streng wissenschaftlichen Kriterien voneinander zu unterscheiden und seiner Idee, die systematische Vorgehensweise der Geologie auf sein eigenes Metier zu übertragen. Da konnte es nicht ausbleiben, dass andere Männer dieselbe präzise Methode unbarmherzig auf die Heilige Schrift anwandten. Der 1823 geborene französische Theologe und Historiker Ernest Renan hat sich darum besondere Verdienste erworben. Er untersuchte, wie weit die christlichen Schriften wörtlich zu nehmen seien. 1863 veröffentlichte er sein berühmtes Werk »Das Leben Jesu«. Renan versuchte darin, das Christentum zu entmystifizieren. Er beschrieb Jesus als Menschen und stellte eine Wertehierarchie auf, die man heute wohl als säkularisierten Humanismus bezeichnen würde. Renans Buch landete augenblicklich auf dem Index. Aber Renan war eine zu seiner Zeit hoch angesehene Geistesgröße. Folglich löste das Leben Jesu eine der heftigsten Erschütterungen im geistigen Gefüge des 19. Jahrhunderts aus. Es gehörte zu den meistgekauften Büchern des Jahrhunderts. Und was er geschrieben hatte, veränderte die Bibelforschung in unvorstellbarem Ausmaß. Und Renan blieb ein Pfahl im Fleisch der Kirche. Er veröffentlichte Arbeiten über die Apostel und die Anfänge des Christentums, stets auf dem Hintergrund der Lebensumstände im damaligen Römischen Reich. Renan hat eine Freiheit des Geistes entfesselt, den das Christentum nie wieder zähmen konnte. Eine weitere Bedrohung für die Kirchen waren einflussreiche Philosophen, wie Schopenhauer oder Nietzsche mit seinem apodiktischen »Gott ist tot«. Sie stellten die herkömmliche christliche Ethik und die theologischen Annahmen in Frage. Unter dem Motto »L'art pour l'art«, also Kunst um der Kunst willen, das der französische Schriftsteller Théophile Gautier ausgegeben hatte, trat schließlich auch die Kunst als eine Art Religion an die Stelle der eigentlichen Religion. Und dann war da noch die unbeständige politische Lage nach Napoleons Niederlage im Jahr 1815. Die italienische Halbinsel war wieder ein Flickenteppich wie vor der Französischen Revolution und sogar noch instabiler als damals. Das Verlangen nach nationaler Einheit, das im 19. Jahrhundert durch ganz Europa geweht war, sollte schon bald auch in Italien ausbrechen. Eines der Schlüsselelemente in dieser Entwicklung war die Carboneria, ein Netz von Geheimbünden, die über Jahrzehnte hinweg für die Vertreibung aller fremden Mächte aus dem Land und für seine Einigung kämpften. Die Carboneria war freimaurerähnlich organisiert. Von vielen ist sie deshalb als eine im Grunde freimaurerische Institution charakterisiert worden. Und es gab prominente Mitglieder der Carboneria, die auch der Freimaurerei angehörten. In den Augen des Papsttums und des Heiligen Offiziums waren die Mitglieder der Geheimbünde allesamt Freimaurer. Ihre Aktivitäten lieferten angeblich den Beweis, dass eine freimaurerische Konspiration im Gange war. Die päpstlichen Erklärungen wider die Freimaurerei nahmen an Zahl und Heftigkeit zu. Nach den Siegen des Freiheitsheeres unter Giuseppe Garibaldi wurde 1861 das Königreich Italien ausgerufen. Am 20. September 1870 marschierten italienische Soldaten schließlich in Rom ein und beendeten den Kirchenstaat. Ganz Italien war nun vereint. Der Papst weigerte sich, seine Niederlage anzuerkennen und zog sich schmollend in den Vatikan zurück. Der Kirche, so wie man sie viele Jahrhunderte lang gekannt hatte, versetzte dieses Ereignis den Todesstoß. Nun war das Papsttum endgültig jeder weltlichen Macht beraubt, konnte nicht mehr jenen, die eine abweichende Meinung vertraten, eine körperliche Bestrafung auferlegen. Bei allem Reichtum war die römisch-katholische Kirche nun ihrer säkularen Umwelt wieder ebenso schutzlos ausgeliefert wie in jenen Zeiten der Urchristen. Aber es gab nicht nur den Druck von außen, auch interner Zwist setzte der Kirche zu. Wie so oft in der Vergangenheit wurden die Differenzen auch diesmal größtenteils von Frankreich verursacht. Im frühen 14. Jahrhundert hatte Frankreichs König Philipp IV. Das Papsttum in Avignon angesiedelt und es zum Instrument seiner eigenen Politik umgewandelt. Das daraus resultierende Schisma hatte der päpstlichen Autorität irreparable Schäden zugefügt. Im 17. Jahrhundert hatten zwei französische Kardinäle, Richelieu und Mazarin, keinerlei Skrupel gezeigt, die Interessen der katholischen Kirche denen der französischen Krone unterzuordnen. Ende des 18. Jahrhunderts starben durch die Französische Revolution etwa 17.000 Priester und doppelt so viele Nonnen. Die Gebäude und Ländereien der Kirche waren zerstört oder konfisziert. Dann hatte Napoleon sich erdreistet, den Kirchenstaat wie jedes andere eroberte Territorium zu behandeln, hatte den Papst eingesperrt und sich mit den Schätzen des Heiligen Stuhls davongemacht, hatte das Heilige Römische Reich demontiert, das den weltlichen Machtanspruch der Kirche verkörperte und in Frankreich das Band zwischen Staat und Kirche definitiv durchtrennt. Während des Zweiten Kaiserreiches unter Napoleon III. Konnte sich die Kirche in Frankreich wieder etwas konsolidieren. Aber nun fingen französische Kirchenleute an, in ihrer Organisation zu agitieren. Seit dem Mittelalter war der alte Disput darüber, wer eigentlich in der Kirche das Sagen hatte, nie ganz verstummt. Lag die letzte Autorität in den Händen der Person, die gerade Papst war? Oder war sie über alle Bischöfe verteilt, die ihren Willen auf den Kirchenkonzilien kundtaten? Rom selbst bestand natürlich auf der Vormachtstellung des Papsttums. Die französischen Bischöfe plädierten für den Vorrang ihrer Konzilien und wurden dabei von vielen ihrer deutschen Amtskollegen unterstützt. Schließlich hatte das Konstanzer Konzil am 6. April 1415 festgelegt, das Konzil steht über dem Papst. Alle Christen, einschließlich des Papstes, hatten sich den Entscheidungen des Konzils zu beugen. Das, so meinte man damals, seine Autorität direkt von Gott bezog. Der Theologe Hans Küng meint dazu, nicht bei einem Monarchen liegt die Gewalt in der Kirche, sondern bei der Kirche selbst, deren Diener, nicht Herr, der Papst ist. Weiter führt Küng aus, die Legitimität aller folgenden Päpste bis auf den heutigen Tag hängt an der Legitimität des Konstanzer Konzils. Die Konstanzer Beschlüsse, in denen der Vorrang des allgemeinen Konzils gegenüber dem Papst festgeschrieben wurde, wurden besonders von französischen Kirchenleuten mit Begeisterung aufgenommen. 1682 fasste ein Konzil französischer Kleriker ihre Position, die später als Gallikanismus bekannt wurde, in vier Hauptpunkten zusammen, den sogenannten Gallikanischen Artikeln. Die Gallikanischen Artikel stellten fest, dass der Papst keine Vollmacht in weltlichen Fragen habe und dass Könige nicht der päpstlichen Entscheidungsgewalt unterstünden. Allgemeine Konzilien hätten zudem eine höhere Autorität als der Papst. Die Unabhängigkeit der Kirche in Frankreich wurde bekräftigt. Und schließlich wurde konstatiert, dass päpstliche Entscheidungen erst dann unwiderruflich rechtskräftig würden, wenn ein allgemeines Konzil sie bestätigt habe. Der Gallikanismus war dem Wesen nach ein potenzieller Widerpart des Papsttums. Eine echte Vorrangstellung oder Befehlsgewalt hatte der Papst in den Augen der Franzosen nicht. Sie machten sich mit anderen Worten für eine Dezentralisierung der katholischen Kirche stark. Die Gegenposition, der zufolge der Papst über den Bischöfen und Konzilien stand, wurde als Ultramontanismus bekannt, weil sie den Sitz der Autorität beim Papst in Rom sah, also von Frankreich aus gesehen jenseits der Berge. Um 1870 war der 450 Jahre alte Konflikt zwischen den Gallikanern und den Ultramontanen durch die Entwicklungen des 19. Jahrhunderts auf die Spitze getrieben worden. Aus dieser Konstellation sollte das moderne Papsttum hervorgehen, das Papsttum, wie wir es heute kennen. Dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD Nummer 4. 10. Unfehlbarkeit. Während des 19. Jahrhunderts wandten die Inquisitoren des Heiligen Offiziums im Kirchenstaat routinemäßig die Folter an. Die Bevölkerung wurde grausam unterdrückt und fortwährend überwacht. Überall lauerten die Spione des Papstes. Die Eisenbahn musste einen Bogen um den Kirchenstaat machen, weil Papst Gregor der 16. glaubte, sie könne der Religion Schaden zufügen. Auch Zeitungen waren verboten. Jeder, der irgendwo Kritik am Heiligen Offizium vernahm und diesen Vorfall nicht den Behörden meldete, galt als ebenso schuldig wie derjenige, der die Kritik geäußert hatte. Wer ein Werk las, das auf dem Index stand oder an einem Freitag Fleisch aß, konnte dafür eingesperrt werden. Im Jahr 1846 starb Papst Gregor der 16. und unter dem Namen Pius der 9. bestieg ein neuer Pontifex den Heiligen Stuhl. Er machte sich daran, die Autorität der Bischöfe weiter zu schwächen und die Macht verstärkt in seinen Händen zu konzentrieren. Das Episkopat füllte er mit gleichgesinnten Bischöfen auf und gründete mehr als 200 neue Diözesen. Auf eigene Faust, das heißt ohne die Zustimmung eines allgemeinen Konzils einzuholen, erhob er die Doktrin der unbefleckten Empfängnis in den Rang eines erklärten Dogmas. Nicht-Katholiken meinen oft fälschlich, hier gehe es um die Jungfräulichkeit Mariens bei der Geburt Jesu. In Wirklichkeit besagt dieses Dogma jedoch, dass Maria selbst frei von jeder Erbsünde geboren worden sein muss. Im Jahr 1864 erklärte der Papst seinen ärgsten Feinden, nämlich Fortschritt, Liberalismus und moderner Zivilisation, den Krieg. Diese Irrtümer wurden in einer an alle katholischen Bischöfe gerichteten Enzyklika offiziell geächtet. Der Enzyklika war eine Liste beigefügt, der Syllabus der Irrtümer, ein verbindlicher Katalog aller Überzeugungen, die der Papst als gefährlich, falsch und ketzerisch achtete. Ihm zufolge war die Ansicht falsch, jeder Mensch sei, Zitat, frei, die Religion zu wählen und zu bekennen, die er für wahr hält. Ebenso irrig sei die Annahme, in der heutigen Zeit sei es, Zitat, nicht mehr angebracht, dass die katholische Religion die einzige Staatsreligion ist und alle anderen Formen des Glaubens ausgeschlossen werden. Der 80. und letzte Irrtum war der Irrglaube, Zitat, der römische Oberhirte kann und sollte sich mit Fortschritt, Liberalismus und moderner Zivilisation versöhnen und abfinden. Wenn es nach den Wünschen des Papstes gegangen wäre, hätte Gott das 19. Jahrhundert annullieren müssen. Da Gott ihm diesen Gefallen nicht tat, versuchte der Papst, sich das göttliche Recht selbst anzueignen und dafür zu sorgen, dass es ihm nie wieder streitig gemacht würde. Er erklärte sich für unfehlbar. Im Dezember 1869 begann unter der Schirmherrschaft von Pius dem 9. das erste Vatikanische Konzil. Und als es am 20. Oktober 1870 für beendet erklärt wurde, hatte sich das Papsttum tiefgreifend gewandelt. Das Konzil hatte konventionell begonnen, mit den üblichen Erklärungen zur Ächtung des Atheismus, Materialismus und Pantheismus. Schon bald zeigte die Veranstaltung jedoch ihr wahres Gesicht. Der alte Kampf um die Vorherrschaft, der zwischen den Bischöfen einerseits, die auf eine Dezentralisierung der Kirche drängten, und dem Papsttum andererseits wogte, sollte endgültig entschieden werden. Als das Konzil auseinanderging, hatte die päpstliche Position gesiegt. Das erste Vatikanum war von Einschüchterungen und Ausübung von Druck geprägt. Es stand ganz unter dem Zeichen päpstlicher Forderungen, und da es keine geheimen Abstimmungen gab, hatten Abweichler keine Chance. Diejenigen, die anderer Meinung waren als der Papst, gaben sich keiner Illusion hin. Bestenfalls würden sie zum Rücktritt aufgefordert oder einfach von ihren Ämtern entbunden werden. Schlimmstenfalls mussten sie mit einer Festnahme durch die päpstliche Ordnungsmacht rechnen. Vorerst sollte jedoch nichts derartiges geschehen. Schließlich waren viele Bischöfe finanziell vom Vatikan und somit vom Papst abhängig. Bei mehr als 300 von ihnen hatte der Pontifex die Kosten ihrer Reise nach Rom übernommen und er konnte sich ihrer Loyalität in allen Kontroversen sicher sein. Doch im weiteren Verlauf des Konzils schreckte der Papst selbst vor persönlicher Einschüchterung nicht zurück. Als sich zum Beispiel der chaldäische Patriarch erdreistete, Einspruch gegen eine Bulle einzulegen, die die Rechte des Papstes bei der Besetzung von Patriarchen und Bischofssitzen stärken sollte, zitierte ihn der Pontifex wütend zur Privataudienz in seine Gemächer. Dort ließ ihn der Papst wissen, dass er entweder eine schriftliche Erklärung zugunsten der Bulle abgeben oder aber abdanken müsse. Er werde diesen Raum erst wieder verlassen, wenn er das eine oder das andere getan habe. Diesmal entschied sich der Patriarch Klein beizugeben. Als er später noch einmal aufbegehrte, wurde er kurzerhand seines Amtes enthoben. In dieser Atmosphäre der Einschüchterungen und Drohungen hatten nur wenige Kleriker den Mut, offen zu protestieren. Etliche von ihnen verließen vorzeitig das Konzil. Schon bald wurde klar, worin sein Hauptzweck bestand. Es ging um die Verkündung der päpstlichen Unfehlbarkeit. Dieses Thema war jedoch nicht vorher angekündigt worden. Man hatte es vielmehr streng geheim gehalten. Die Inquisition hingegen war in die Pläne des Papstes eingeweiht. Es erschien geboten, das Vorhaben bis zum geeigneten Augenblick geheim zu halten und dann durchzupeitschen, bevor die Opposition sich richtig formieren konnte. Als die Frage der päpstlichen Unfehlbarkeit endlich auf die Agenda gesetzt wurde, waren daher die meisten der Versammelten völlig überrumpelt und fassungslos. Viele von ihnen waren regelrecht schockiert. Ebenso wie in den anderen Angelegenheiten wurden jene, die Widerstand leisteten, stark unter Druck gesetzt. Manchen gab man zu verstehen, dass ihnen der Geldhahn zugedreht würde. Als sich der Generalabt eines armenischen Ordens gegen die päpstliche Unfehlbarkeit aussprach, drohte man ihm mit Absetzung und der erzürnte Papst verurteilte ihn zu Zwangsexerzitien in einem vatikanischen Kloster, im Grunde also zu Hausarrest. Über einen weiteren armenischen Kirchenmann wurde ein ähnliches Urteil verhängt. Als er sich weigerte, die Zwangsexerzitien anzutreten, versuchte die päpstliche Polizei, ihn auf offener Straße zu verhaften. Und das entstehende Handgemenge führte zu Ausschreitungen. Unmittelbar danach beantragten alle armenischen Bischöfe, das Konzil verlassen zu dürfen. Als ihnen die Abreise verweigert wurde, ergriffen zwei von ihnen die Flucht. Alles in allem waren 1084 Bischöfe zur Teilnahme am Konzil berechtigt. Von diesen waren 700 tatsächlich vor Ort. Circa 50 von ihnen waren Befürworter der päpstlichen Unfehlbarkeit, etwa 130 strikt dagegen. Und der Rest war anfangs unentschieden. Als der Zeitpunkt der Abstimmung gekommen war, hatte die Holzhammer-Diplomatie des Papstes die Waage eindeutig zu seinen Gunsten ausschlagen lassen. Beim ersten Wahlgang am 13. Juli 1870 sprachen sich 451 Stimmberechtigte für und 88 gegen den Antrag aus. Vier Tage später gaben 55 Bischöfe zu Protokoll, dass sie nicht einverstanden waren, erklärten aber, sie würden aus Respekt vor dem Papst der für den nächsten Tag angesetzten Abstimmung fernbleiben. Daraufhin verließen sie Rom, so wie viele andere Bischöfe es zuvor schon getan hatten. Beim zweiten Wahlgang stieg die Zahl derjenigen, die die päpstliche Position unterstützten. Von den 1084 stimmberechtigten Bischöfen hatten sich schließlich 535 zur Annahme der päpstlichen Unfehlbarkeit durchgerungen. Eine Mehrheit von knapp über 49%. Die Wahl am 18. Juli 1870 spielte sich vor dem Hintergrund zunehmender politischer Turbulenzen ab. Schon am nächsten Tag erklärte das französische Kaiserreich Preußen den Krieg. Das in Frankreich ausbrechende Chaos lenkte die Aufmerksamkeit von religiösen Dingen ab und ließ zweifellos auch die Reaktionen des sonst stets sorgsam über seine Unabhängigkeit wachenden französischen Klerus gemäßigt ausfallen. Dafür kam es in anderen Gegenden zu heftigen Gegenreaktionen. So kündigte im habsburgischen Österreich-Ungarn die Regierung das mit dem Papsttum geschlossene Konkordat auf. Der Nunzius in Wien teilte dem vatikanischen Staatssekretär mit, dass beinahe alle Bischöfe von Österreich-Ungarn, die aus Rom zurückgekehrt sind, wütend seien über die Definition der Unfehlbarkeit. Und zwei von ihnen verlangten öffentlich, dass man den Beschluss des Konzils korrigieren müsse. Der Bischof von Rottenburg brandmarkte den Papst öffentlich als Unruhestifter und Verwirrer der Kirche. In Preußen führte Bismarck Gesetze ein, die den Status der katholischen Kirche und ihr Verhältnis zum Staat radikal veränderten. Der Jesuitenorden wurde im preußischen Staat verboten. Die Bedingungen für die Anstellung katholischer Geistlicher wurden gesetzlich festgeschrieben. Die Zivilehe wurde Pflicht. Alle Schulen wurden unter staatliche Oberaufsicht gestellt. Angesichts solcher Reaktionen wurde der Papst noch rabiater. Er befahl allen Bischöfen schriftlich zu erklären, dass sie sich dem neuen Dogma unterwarfen. Wer sich weigerte, wurde bestraft oder seines Postens enthoben. Die päpstlichen Nunzien erhielten Order, widerspenstige Kirchenleute und Gelehrte als Heretiker zu denunzieren. Alle Bücher und Aufsätze, in denen das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit auch nur zur Diskussion gestellt wurde, landeten automatisch auf dem Index. Gegen den Lauf der Geschichte konnte aber die Unfehlbarkeit des Papstes nichts ausrichten. Im Juli 1871 wurde Rom die Hauptstadt des neuen Königreiches Italien. Der Monarch Vittorio Emanuele richtete sich im Palazzo del Quirinale ein, dem ehemaligen Sitz des Papstes. Zwei Monate zuvor hatte die italienische Regierung das sogenannte Garantiegesetz verabschiedet, das die Unverletzlichkeit der Person des Papstes festschrieb und ihm den Status eines souveränen Regenten über den Vatikan zubilligte. Die Vatikanstadt wurde zum unabhängigen Fürstentum erklärt. Den Papst konnte das nicht zufriedenstellen und so zog er sich demonstrativ zurück. Er weigerte sich, den Vatikan zu verlassen und klagte, er werde dort gefangen gehalten. In den folgenden 58 Jahren weigerte sich das Papsttum standhaft, den italienischen Staat anzuerkennen. Während dieser ganzen Zeit geruhte kein Papst auch nur einen Fuß auf italienischen Boden zu setzen. 1929 wurden schließlich die Lateranverträge ratifiziert. Die Vatikanstadt wurde offiziell als souveräner Staat anerkannt und der Katholizismus zur Staatsreligion des italienischen Volkes erklärt. Im Gegenzug erkannte das Papsttum die italienische Regierung an, die Regierung unter Benito Mussolini. 11. Das heilige Offizium. Als das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts angebrochen war, besaß die katholische Kirche weniger weltliche Macht als je zuvor während der letzten anderthalb Jahrtausende. Aber so schwach die Kirche in weltlichen Angelegenheiten auch war, in anderen Sphären wähnte sie sich wohl gewappnet. Gegen einen ihrer Hauptgegner auf dem Schlachtfeld der Ideen, nämlich gegen die Forschungen der Historiker, Archäologen und Bibelgelehrten, glaubte sie gar offensiv vorgehen zu können. Diese Überzeugung sollte letzten Endes zur Entstehung eines neuen Widersachers führen, des katholischen Modernismus. Die Modernisierungsbewegung erwuchs aus dem dringlichen Wunsch, die von Renan und der Bibelforschung angerichteten Schäden wieder wettzumachen. Eine Generation klerikaler Wissenschaftler wurde bestens ausgebildet, um unter Aufbietung aller modernen kritischen Methoden zu beweisen, dass die Schriften wörtlich zu nehmen seien. Zu Roms großem Kummer ging der Schuss nach hinten los. Die kritische Erforschung der Bibel brachte eine derartige Fülle von Ungereimtheiten und Widersprüchen ans Licht, die dem römischen Dogma entgegenstanden, dass die Modernisten schon bald eben das in Frage stellten, was sie hätten verteidigen sollen. So fragte zum Beispiel Alfred Loisy, einer der renommiertesten unter ihnen, ob es im Licht der neueren Bibelforschung überhaupt möglich sei, so manchen kirchlichen Lehrsatz aufrechtzuerhalten. Loisy legte dar, dass die Dogmen vielfach unter bestimmten historischen Bedingungen als Reaktion auf bestimmte Ereignisse entstanden waren. Deshalb dürfe man sie nicht als ewige Wahrheiten betrachten, sondern bestenfalls als eine Art Symbole. Nach Loisy waren Eckpfeiler der christlichen Lehre wie die Jungfräulichkeit Marias oder Jesu Göttlichkeit nicht haltbar. Im Jahr 1893 wurde Loisy seines Lehramts enthoben, was die Situation jedoch auch nicht entschärfen konnte. Er schrieb weiter und verschaffte sich Gehör. Der Modernismus wurde zu einer Gefahr, die die Kirche zu spalten und zu zerstören drohte. 1903 gründete Papst Leo XIII. Die päpstliche Bibelkommission zur Überwachung der Arbeit katholischer Bibelwissenschaftler. Er starb im Juli 1903, ihm folgte Pius X. Der neue Papst führte sich gleich mit zwei Personalentscheidungen ein, die sich als sehr bedeutsam erweisen sollten. Er ernannte Raphael Merry del Val, 1865 bis 1930, zum Kardinal und zum Staatssekretär des Vatikans. Bei der Papstwahl hatte Merry del Val eine Schlüsselrolle gespielt und seine Härte und doktrinäre Haltung drückten der Amtszeit von Pius den Stempel auf. Er war ein erbitterter Gegner des Modernismus. Er wirkte sogar am Aufbau eines Netzwerks von Informanten mit, das Kleriker und Lehrer denunzierte, bei denen sich modernistische Tendenzen zeigten. Als Pius starb, wurde Merry del Val Präfekt des Heiligen Offiziums, also Großinquisitor. Und diese Funktion übte er aus, bis er 1930 starb. Pius' zweite wichtige Personalentscheidung betraf Kardinal Mariano Rampolla del Tindaro, 1843 bis 1913, der Sekretär der Heiligen Inquisition wurde. Darüber hinaus wurde er zunächst zum Mitglied, später zum Vorsitzenden der päpstlichen Bibelkommission ernannt, die dadurch der Autorität der Inquisition unterworfen wurde. Gemeinsam verwandelten Rapolla del Tindaro und Merry del Val die Kommission, nach den Worten eines modernen Autors, in ein militantes Sprachrohr ihrer eigenen Interessen. 1905 erklärte die Kommission alle Bibeltexte offiziell für absolut wahre Geschichtsschreibung, die wortwörtlich aufzufassen sei. Unmittelbar nach der Wahl von Pius im Jahr 1903 wurden Loisys Werke auf den Index gesetzt. 1904 veröffentlichte der Papst zwei Enzykliken, die sich gegen die Erforschung der Ursprünge des Christentums und seine Frühgeschichte richteten. Alle katholischen Lehrer, die sich modernistischer Tendenzen verdächtig machten, wurden ihrer Ämter enthoben. Doch die Modernisten hoben den Federhandschuh auf und die Kampagne der Kirche gegen diese Bewegung wurde immer heftiger. 1907 wurde der Modernismus offiziell zur Häresie erklärt und die gesamte Bewegung förmlich mit dem Bann belegt. Man übt jetzt eine neue, weit striktere Zensur aus und mehrere modernistische Schriftsteller wurden exkommuniziert. Das Image der Inquisition bekam im Verlauf des Modernismusstreits einige Schrammen ab und benötigte dringend ein Facelifting. 1908 wurde das Wort Inquisition offiziell aus dem Namen der Behörde gestrichen, die von nun an einfach Kongregation des Heiligen Offiziums hieß. Der Einfluss des Kardinals Merry del Val, Präfekt des Heiligen Offiziums oder Großinquisitor, reichte jedoch weit ins 20. Jahrhundert hinein. Als er 1930 starb, waren alle 11 Kardinalsposten im Führungsgremium des Heiligen Offiziums mit seinen Schützlingen besetzt. Einer von ihnen, Kardinal Eugenio Pacelli, wurde im Jahr 1939 zum Papst gewählt und hieß fortan Pius XII. Zwei der Konsultoren des Heiligen Offiziums unter Merry del Val wurden Präfekten und saßen dem Gremium bis 1982 vor. Einer dieser Berater war Giovanni Battista Montini, der 1963 als Papst Paul VI. Den Stuhl Petri bestieg. So gesehen lag der finstere Schatten Merry del Vals während eines Großteils des 20. Jahrhunderts über dem Heiligen Offizium und dem Papsttum. 12. Die Schriftrollen vom Toten Meer. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts verlor das Christentum immer mehr an Bedeutung und die Kirche immer mehr an weltlicher Macht und Einflussnahme. Gleichwohl gehörten der katholischen Kirche weltweit immer noch mehr Menschen an als jeder anderen Konfession. Zwar konnte man diese Gemeinde nicht mehr für heilige Kriege mobilisieren, aber in Angelegenheiten der Seele und des Geistes war sie immer noch stark beeinflussbar. Außerdem blieben der Kirche andere Wirkungsfelder, in denen sie noch immer in der Lage war, sowohl den Zugang zu Informationen als auch ihre Verbreitung zu steuern, zu überwachen und einzuschränken. Das vielleicht berüchtigste Beispiel dieser Art ist der Fall der Schriftrollen vom Toten Meer. Das Vorgehen des Heiligen Offiziums in dieser Angelegenheit hat ein Gelehrter einmal als den akademischen Skandal par excellence des 20. Jahrhunderts bezeichnet. In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte sich der gerade entstehende Modernismus noch nicht gegen seinen Schöpfer, die Kirche, gewandt. Unter den jungen modernistischen Klerikern herrschte die Überzeugung vor, dass die methodische, historische, archäologische Forschung die buchstäbliche Wahrheit der Schrift nicht widerlegen, sondern bestätigen werde. Die École biblique et archéologique française de Jérusalem, die später die Qumran-Forschung beherrschen sollte, hat ihre Wurzeln in dieser ersten Generation der Modernisten. Die École biblique wurde von einem französischen Dominikaner 1882 gegründet. Rom förderte diese Gründung und Papst Leo XIII. Schlug vor, darin eine Stätte der Bibelforschung einzurichten. Dies wurde 1890 von Pater Albert Lagrange in die Wege geleitet und 1892 eröffnete man das Institut. 10 Jahre später war der Modernismus in Ungnade gefallen. Pater Lagrange und seine Jerusalemer Bibelschule gerieten bald ins Visier der päpstlichen Bibelkommission, aber beim genaueren Hinsehen zeigte sich, dass Lagranges Glauben unerschüttert war. Daher wurde Lagrange als Mitglied bzw. Berater in die päpstliche Bibelkommission berufen. Von den niederen Rängen der kirchlichen Hierarchie wurde er jedoch weiter des Modernismus bezichtigt. Die Anschuldigungen demoralisierten ihn derart, dass er 1907 zeitweilig seine Studien unterbrach. 1912 entschloss er sich, Jerusalem zu verlassen. Aber der Papst setzte sich für ihn ein und schickte ihn wieder nach Jerusalem zurück mit dem Auftrag, seine Arbeit fortzusetzen. Die ursprünglich als Forum des Modernismus gegründete École biblique wurde fortan zum Bollwerk gegen ihn. Es war diese Institution, die es ein halbes Jahrhundert später fertigbrachte, ein nahezu perfektes Monopol über die Schriftrollen vom Toten Meer aufzubauen. Die ersten dieser uralten Texte, Dokumente vom Beginn der christlichen Ära und aus der Zeit davor, wurden 1947 in einer Höhle an den Ufern des Toten Meers nahe Qumran gefunden. In den folgenden 10 Jahren fand man in weiteren 10 Höhlen Schriftrollen, manche nahezu vollständig erhalten, manche zu winzigen Fragmenten zerfallen. Amerikanische und israelische Forscher waren mit Veröffentlichungen über ihre Entdeckungen rasch bei der Hand und sie fanden weltweit große Beachtung. Die Qumran-Texte legten Zeugnis ab von einer messianischen, apokalyptischen Religionsgemeinschaft, die vor 2000 oder mehr Jahren an diesem Ort gelebt hatte. 1950 stellte ein Professor der Sorbonne, André Dupont-Sommer, eine aufsehenerregende These auf. Er referierte über einen der Texte vom Toten Meer, der von einer Sekte des Neuen Bundes handelte. Deren Führer sei Lehrer der Gerechtigkeit genannt worden, habe messianische Züge getragen und sei verfolgt und hingerichtet worden. Weltweite Bestürzung löste Dupont-Sommer mit seiner Schlussfolgerung aus, der Lehrer der Gerechtigkeit entspreche unter vielen Gesichtspunkten dem Prototyp Jesu. In der katholischen Kirche brach hektische Betriebsamkeit aus. Jetzt musste ganz schnell Schadensbegrenzung betrieben und eine Vertuschungsaktion eingeleitet werden. Man musste die Kontrolle über die Forschung zu den Schriftrollen erlangen. Es ging darum, die Qumran-Texte der Öffentlichkeit so zu präsentieren, dass sie keinesfalls mit den Wurzeln des Christentums in Verbindung gebracht werden konnten. Es sollte also klargestellt werden, dass sie in Bezug auf die katholische Lehre und Dogmatik keine oder allenfalls geringfügige Bedeutung besaßen. Obwohl der Direktor der École Biblique, der dominikanische Pater Roland de Vaux, keinerlei archäologische Ausbildung genossen hatte, startete er eine Kampagne, um so viel von dem Schriftmaterial wie irgend möglich unter seine Fittiche zu bringen. Von 1951 bis 1956 führte de Vaux in Qumran Grabungen durch, um Belege für die These zu finden, notfalls zu erfinden, dass die Schriftrollen nichts mit den ersten Christen zu tun hatten, sondern Überbleibsel einer nicht repräsentativen Wüstengemeinde waren. Die Datierung der Schriftrollen hatte so zu erfolgen, dass sie mit dieser Interpretation im Einklang war. Dafür musste sich de Vaux einiger archäologischer Tricks bedienen. So erfand er Wände, wo es keine gab, indem er an der Ausgrabungsstätte einfach bestimmte Partien stehen ließ und die Grabung um sie herum vornahm. Mit solchen Mitteln gelang es ihm, seine eigene Chronologie aufzustellen, der zufolge die Schriftrollen deutlich vor der Zeitenwende entstanden sein mussten. Unterdessen tauchten immer neue Schriftrollen und Fragmente auf, und unübersehbar mehrten sich die Parallelen zwischen dem frühen Christentum und jener Glaubensgemeinschaft in Qumran. Auch stellte sich heraus, dass die Gemeinde von Qumran keine abgelegene Einsiedelei, sondern zu Zeiten des Neuen Testaments ein Knotenpunkt von überregionaler Bedeutung gewesen war. Und schlimmer noch, die Qumran-Gemeinde war, wie sich zeigte, nicht nur messianisch und apokalyptisch orientiert, sondern auch militant und revolutionär. Offenbar hatte sie sich vorgenommen, das heilige Land vom Joch der römischen Fremdherrschaft zu befreien und das jüdische Königreich wiederherzustellen. Das ließ sich natürlich schlecht mit dem Bild des sanftmütigen Heilands der christlichen Überlieferung in Einklang bringen. Umso dringlicher erschien es der Kirche nun, Kontrolle über die Schriftrollen und das, was sie an peinlichen Enthüllungen noch bieten mochten, zu erlangen. Mit machiavellistischer Raffinesse gelang es de Vaux, zum Leiter jenes internationalen Forscherteams berufen zu werden, das den Auftrag erhielt, die Texte von Qumran zu sammeln, zu übersetzen und herauszugeben. Er konnte auch durchsetzen, dass dieses Team der École Biblique angegliedert wurde, die ja vermittels der päpstlichen Bibelkommission dem Heiligen Offizium Rechenschaft schuldete. Und es gelang ihm, als Hauptherausgeber der offiziellen Übersetzung der Qumran-Texte engagiert zu werden. Dadurch war er in der Lage zu bestimmen, was veröffentlicht werden sollte und wie die Dokumente übersetzt wurden. Und so konnte er eine nahezu unanfechtbare Deutung der Qumran-Texte durchsetzen und stieg zusammen mit seinen Schützlingen zu international anerkannten Experten für die Schriftrollen auf. Unter diesen Bedingungen wurde etwa 45 Jahre lang Forschung zu den Qumran-Rollen betrieben. In unserem Buch Verschlusssache Jesus 1991 haben wir die ganze Geschichte im Detail aufgearbeitet. Die jüngsten Entwicklungen dazu sind in einem Nachwort der Neuauflage von 2006 wiedergegeben. Dieses Werk liegt auch als Lübbe-Hörbuch vor. Hier sei nur festgehalten, dass die École Biblique ihr nahezu völliges Monopol auf die Erforschung der Schriftrollen bis zum Beginn der 90er Jahre verteidigen konnte. Nur botmäßige Wissenschaftler, deren Interpretation die katholische Kirche nicht vor den Kopf stießen, erhielten Zugang zu den Texten. Als John Allegro, ein nicht-katholisches Mitglied des Teams, sich erdreistete, die offizielle Deutung anzuzweifeln, wurde er systematisch ausgegrenzt und in akademischen Kreisen in Verruf gebracht. Die Veröffentlichung bestimmter Quellen, die Rom unangenehm hätten werden können, musste aus unerfindlichen Gründen immer wieder verschoben werden. Anderes Material wurde erst veröffentlicht, nachdem man sich intern auf eine Interpretation geeinigt hatte, die die Aussage weniger verfänglich erscheinen ließ. Man legte mit Absicht zweifelhafte Datierungen der Dokumente vor, auf eine Zeit vor Beginn des Christentums, damit niemand auf die Idee kam, ihren Inhalt mit Jesus, Paulus, Jakobus oder jener Strömung in Verbindung zu bringen, aus der schließlich die Kirche der Urchristen hervorgegangen war. Textstellen, deren Ähnlichkeit mit Passagen des Neuen Testaments allzu offensichtlich war, wurden falsch übersetzt und, in mindestens einem Fall, jahrzehntelang zurückgehalten. Dass sich zu Beginn der 90er Jahre all dies änderte, war vor allem zwei Gelehrten zu verdanken. Professor James Robinson, dem Leiter jenes Teams, das die sogenannten gnostischen Evangelien übersetzt hatte, die bei Nakamadi in Ägypten gefunden worden waren, und Professor Robert Eisenman von der University of California. Auf der Grundlage von Fotonegativen, die ihnen von anonymer Seite zugespielt worden waren, gaben die beiden das zweibändige Werk A Facsimile Edition of the Dead Sea Scrolls heraus. Zum ersten Mal stand nun der gesamte Korpus der Qumran-Texte unabhängigen Forschern zur Verfügung. Damit hatten sich die Schleusentore nun doch noch geöffnet. Heute hat die Kirche nicht länger die Möglichkeit, den Zugang zu den Texten nach Gutdünken zu versagen, aber sie bemüht sich immer noch, deren Interpretation zu steuern. Katholische Gelehrte verkünden weiterhin ihre altbekannte Deutung und versuchen, alles niederzuschreien, was anderer Meinung ist. 13. Die Kongregation für die Glaubenslehre. Anno 1962 funktionierte die Geheimhaltung um die Qumran-Rollen noch so gut, dass die breite Öffentlichkeit nichts von ihnen wusste. Die katholische Kirche bewegten damals ohnehin andere Fragen. Unter Papst Johannes dem 23., dem liberalsten, fortschrittlichsten und verständigsten Heiligen Vater des 20. Jahrhunderts, machte sich die Kirche endlich daran, sich auf konstruktive Weise in die Gesellschaft der Moderne zu integrieren. Diese Unternehmung wurde in Gestalt des Zweiten Vatikanischen Konzils ausgeführt, das sich am 11. Oktober 1962 zusammenfand und bis zum Ende des Jahres 1965 tagte. Johannes der 23. wollte auf einem Reformkonzil die katholische Kirche erneuern und einen Heilungsprozess in Gang setzen, der die unterschiedlichen christlichen Kirchen einander näher bringen sollte. Als die Kurie 1959 über dieses Vorhaben informiert wurde, reagierte sie schockiert. Man setzte alles daran, das Zustandekommen des Konzils zu verhindern, doch der Pontifex setzte sich über diese Widerstände hinweg. Die Opposition gegen den Papst wurde, wen wundert's, vom damaligen Präfekten des Heiligen Offiziums angeführt, dem Kardinal Alfredo Ottaviani. Er versuchte mehrmals, das Konzil unter die Kontrolle der Kurie zu bringen. Das Charisma des Papstes sowie neue von ihm bestimmte Kardinäle sorgten jedoch dafür, dass die Stimmung papstfreundlich blieb. Im weiteren Verlauf des Konzils leitete man einen radikalen Reformprozess ein. So wurde der berüchtigte Syllabus der Irrtümer, den Papst Pius IX. Durch das Heilige Offizium hatte verbreiten lassen, für überholt und nicht länger verbindlich erklärt. In einer Enzyklika, die im Frühjahr 1963 veröffentlicht wurde, hieß Johannes der 23. genau jenen Fortschrittsprozess, den seine Amtsvorgänger im 19. Jahrhundert ausdrücklich verdammt hatten, ebenso ausdrücklich gut. Doch kurz darauf starb der Papst. Am 21. Juni 1963 wählte das Konklave Giovanni Battista Montini, einen Konsultor des Heiligen Offiziums, zu seinem Nachfolger. Er nahm den Namen Paul VI. An. Zu dieser Zeit hatte das Reformprogramm des Konzils bereits so viel Eigendynamik erhalten, dass es sich nicht mehr zur Gänze aufhalten ließ. Es wurde jedoch spürbar gebremst, und der Prozess, den die ganze Welt so hoffnungsfroh begrüßt hatte, wurde nach und nach zum Stillstand gebracht. Später wurde das Rad dann tatsächlich zurückgedreht. Im Zeitalter der Massenmedien konnte sich aber nicht einmal das Heilige Offizium ganz den Erfordernissen von Public Relations und Imagepflege entziehen. Unter der Schirmherrschaft von Papst Paul VI. Schüttelte die Institution 1965 jenen Namen ab, der jahrhundertelang Angst und Schrecken verbreitet hatte. Sie mutierte zur Kongregation für die Glaubenslehre, was weniger bedrohlich, zugleich aber auch ziemlich vermessen klang. Unter diesem Namen setzt die ehemalige Inquisition bis heute ihre Arbeit fort. Als ob die Annahme eines neuen Titels das Blut und den Brandgeruch der Vergangenheit zu beseitigen vermöchte. 1997 schrieb Paul Collins, ein Harvard-Absolvent und Priester, Das Heilige Offizium mag seinen Namen geändert haben, aber der ideologische Unterbau ist derselbe geblieben. Ganz sicher hat es nichts an seinen Methoden geändert. Immer noch akzeptiert es anonyme Bezichtigungen, verhandelt kaum je direkt mit den Angeklagten selbst, verlangt Widerrufe und verbietet Menschen den Mund. Diese Körperschaft ist nicht reformierbar und sollte daher abgeschafft werden. Gegenwärtig ist die Kongregation für die Glaubenslehre nicht sehr groß. Man nimmt an, dass rund 30 vollbeschäftigte Personen ihr angehören. Obwohl ihr erklärter Zweck die Reinerhaltung des Glaubens ist, dient sie in der Praxis der Verteidigung des päpstlichen Machtanspruchs und der Unterdrückung abweichlerischer Positionen. Wenn die Kongregation davon ausgehen kann, ungeschoren davonzukommen, geht sie auf altbewährte Weise vor, bindet abweichlerischen Theologen Maulkörbe um, bespitzelt sie, setzt sie unter Druck, ja exkommuniziert sie notfalls. Wenn sie aber befürchten muss, auf Widerstand zu stoßen, wenn zum Beispiel die Gefahr besteht, dass ein Aufschrei der Empörung durch die katholische Welt geht, dann verschleppt die Kongregation den Prozess zur Entscheidungsfindung und damit auch den Wandel in der Kirche und spielt auf Zeit. Währenddessen verstreut sie Gerüchte und peppelt den Groll gegen die Abweichler geradezu liebevoll hoch, bis er Früchte trägt. Von allen sogenannten Kongregationen ist die Kongregation für die Glaubenslehre die wichtigste. Sie beherrscht die Kurie und ist die mächtigste Einzelinstanz im Vatikan. Offiziell sitzt ihr der Papst vor. Ihr eigentlicher Leiter ist die moderne Inkarnation des Großinquisitors und trägt heute den Titel Präfekt. Die Kongregation für die Glaubenslehre nimmt jeden Theologen, Lehrer oder Kirchenmann unter die Lupe, dessen Äußerungen möglicherweise Abweichungen von der offiziellen Orthodoxie enthalten könnten. Meldungen über solche Vergehen werden gerne auch von anderen Theologen, Lehrern oder Kirchenleuten entgegengenommen. Die 1971 verabschiedete Verfahrensordnung sieht vor, dass der Stab und die Superioren der Kongregation sich jeden Samstag zusammenfinden, um den fraglichen Fall zu verhandeln. Wenn sie zu dem Schluss kommen, dass ein Irrglaube vorliegt, werden unweigerlich und stets in aller Heimlichkeit die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet. Die Kongregation nimmt zunächst Verbindung zum Vorgesetzten des Angeklagten auf, zum Beispiel zum örtlichen Bischof, der ihn auffordert, seine Behauptungen zu widerrufen oder zu modifizieren. Wenn die Ansichten in Schriftform verbreitet worden sind, kann die Kongregation mit dem Verfasser direkt in Kontakt treten. Eine Verwarnung durch den Vorgesetzten oder durch die Kongregation selbst ist für den Beschuldigten überhaupt das erste Indiz dafür, dass er unter Beobachtung steht. Man gewährt ihm einen Monat, um zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen Stellung zu beziehen. Im Jahre 1978, kurz nachdem Johannes Paul II. Zum Heiligen Vater gewählt worden war, leitete die Kongregation eine Untersuchung gegen den Dominikaner Jacques Poirier ein, befand ihn für schuldig und erlegte ihm zur Strafe ein Lehrverbot auf. Ein Jahr später entzog man auch Hans Küng, einem der hervorragendsten katholischen Theologen der Gegenwart, die Lehrbefugnis für Theologie. Unmittelbar danach wurde er als Direktor des Theologischen Seminars der Universität Tübingen entlassen. Er kommentierte den Vorgang mit diesen Worten: »Ich bin von einem Papst verurteilt worden, der meine Theologie verworfen hat, ohne jemals eines meiner Bücher gelesen zu haben, und der sich weigert, mich zu empfangen. In Wahrheit geht es Rom nicht um einen Dialog, sondern um Unterwerfung.« Im September 1984 wurde der bekannte Pater Leonardo Boff, ein brasilianischer Franziskaner, nach Rom beordert und dort nach seiner Anhörung durch die Kongregation zu einem Schweigejahr verurteilt. Seitdem wurden noch einer ganzen Reihe weiterer Kirchenleute Strafen auferlegt. 1990 legte die Kongregation den ersten Entwurf einer Neuausgabe des Allgemeinen Katechismus der katholischen Kirche vor. In ihm wurde die päpstliche Unfehlbarkeit vehement verteidigt und die Annäherung an andere Glaubensrichtungen und Konfessionen, die vom Zweiten Vatikanischen Konzil in die Wege geleitet worden war, wurde implizit verworfen. Natürlich wurde die Verdammung der künstlichen Geburtenkontrolle und der Abtreibung bekräftigt. Verurteilt wurde auch der voreheliche Beischlaf. Scheidungen wurden als unmoralisch und die gesellschaftliche Ordnung zersetzend gebrandmarkt. Selbstbefriedigung wurde als moralisch verwerflich, Homosexualität als sündige Entartung verurteilt. Dieser Entwurf wurde auszugsweise in Tageszeitungen abgedruckt. Eine überwältigende Zahl von Menschen traf es wie ein Schock. Die psychologische Ahnungslosigkeit und der fanatisch-reaktionäre Geist des Dokuments lösten Furcht und Entsetzen aus. Die Hoffnungen auf eine etwas fortschrittlichere Kirche wurden rüde enttäuscht, ja zerschlagen. Die Kongregation für die Glaubenslehre war anscheinend wild entschlossen, die Kirche noch weiter von der Welt der Moderne, in der sie lebte, zu entfremden. Kurz nachdem die Rohfassung des neuen Katechismus verbreitet worden war, beeilte sich Kardinal Ratzinger, der jetzige Papst Benedikt XVI., der damals Präfekt der Kongregation war, ein Bollwerk gegen die zu erwartende innerkirchliche Opposition aufzuschütten. Zu diesem Zweck verfasste er ein 27-seitiges Dokument. Darin hielt Ratzinger ausdrücklich fest, dass katholische Geistliche kein Recht auf Abweichung von der feststehenden Lehrmeinung der römischen Kirche haben und dass, Zitat, der Theologe ein Instrument des Glaubens sein sollte und nicht sein Analytiker. Der Text endet mit einer Warnung. Aus der Freiheit des Glaubensaktes kann nicht ein Recht auf Abweichung hergeleitet werden. Diese Freiheit beinhaltet nicht die Freiheit in Bezug auf die Wahrheit, sondern bedeutet die freie Bestimmung des Menschen, in Übereinstimmung mit seinen moralischen Verpflichtungen die Wahrheit zu akzeptieren. Insoweit dieses Paradebeispiel für Vernebelung und Spitzfindigkeit überhaupt konsistent ausgelegt werden kann, soll das wohl heißen, dass man frei ist, in Übereinstimmung mit der kirchlichen Lehrmeinung zu handeln. Anders zu handeln ist demnach kein Beweis für Freiheit, sondern für eine Irrmeinung. Freiheit besteht einzig darin, die Wahrheit zu akzeptieren. Und das vollkommene Monopol auf diese Wahrheit hat das Papsttum inne, das sie nach Gutdünken definieren kann. Hans Küng hat einmal zu Josef Ratzinger angemerkt, Kardinal Ratzinger fürchtet sich. Genau wie Dostojewskis Großinquisitor fürchtet er nichts mehr als die Freiheit. Kardinal Josef Ratzinger war als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre mehr als 2 Jahrzehnte lang der Großinquisitor unter dem Papst Johannes Paul II. Zudem war er ein enger Freund und langjähriger Vertrauter von Johannes Paul II. Die sprichwörtliche rechte Hand des Heiligen Vaters. Immer wieder äußerten Kommentatoren ihr Befremden über das reaktionäre Wesen des Papsttums, als Johannes Paul II. Auf dem Stuhl Petri saß. Diese Neigung, vor den Veränderungen der Welt bewusst die Augen zu verschließen, wurde zumeist und sicher nicht ganz zu Unrecht auf die Persönlichkeit des polnischen Papstes zurückgeführt. Oft übersah man dabei, dass dies mindestens ebenso gut auf Ratzinger zutraf. Er war wesentlich für die Politik der katholischen Kirche mitverantwortlich. Wie man es von einem hochrangigen Prälaten und ehemaligen Theologieprofessor erwarten darf, ist Ratzinger hochintelligent, wenn auch nicht besonders fantasievoll. Er äußert sich klar und deutlich, oft sogar eloquent. Seine Argumentation ist pointiert, konzentriert, luzide, konsistent und innerhalb ihres festen Bezugsrahmens auf den ersten Blick überzeugend, auch wenn sie auf sophistische Haarspaltereien nicht verzichtet. Zirkelschlüsse werden einem selten in einem solch schönen Gewand urbaner Kultiviertheit serviert wie bei ihm. Im Gegensatz zu Dostojewskis Großinquisitor ist Ratzinger kein weltverdrossener Zyniker. An der Aufrichtigkeit, mit der er seine Wahrheiten verkündet, kann kein Zweifel bestehen. Er glaubt inbrünstig an das, was er sagt und tut. Es geht ihm darum, eine ganze Reihe von Gefahren abzuwenden, von denen er die moderne katholische Kirche bedroht sieht. Krisen des Glaubens und der Moral, das erschütterte Vertrauen in das Dogma. Er ist überzeugt, dass man die Kirche davor schützen muss. In einer höheren Sphäre angesiedelt, sollte die Kirche unangreifbar bleiben und mit den Unvollkommenheiten und Zwistigkeiten bloß menschlicher Einrichtungen nicht behelligt werden. Für Ratzinger ist die Kirche geradezu im wörtlichen Sinne der mystische Leib Christi. Jede Andeutung, dass sie letztlich von Menschenhand geschaffen worden sein könnte, weist er brüsk zurück. Die grundlegenden Strukturen der Kirche seien vielmehr, Zitat, von Gott selbst gewollt und somit unantastbar. Hinter dem menschlichen Äußeren steht das Mysterium einer übermenschlichen Wirklichkeit, in die einzugreifen Reformern, Soziologen und Organisatoren keinerlei Autorität zukommt. Sein Glaube an die Institution Kirche ist so stark, dass er notfalls auch bereit ist, sie noch über die Heilige Schrift zu stellen. Gläubigkeit allein ist nach Ratzingers Ansicht nicht genug. Es bedarf auch einer Organisation, also des hierarchischen Gebäudes der Kirche. Die Sakramente der katholischen Kirche erhalten ihre Legitimität in den Augen Ratzingers dadurch, dass sie von Hand zu Hand durch die Geschichte weitergereicht wurden. Würde diese Übertragungskette unterbrochen, so verlören die Sakramente ihre Gültigkeit. Dass die Kette der Überlieferung tatsächlich schon oft unterbrochen und oft auch verdreht und verfälscht wurde, scheint Ratzinger nicht weiter zu bekümmern. Folglich kann Ratzingers Kirchenkonzept auf persönliche Begegnungen mit dem Göttlichen oder auf spirituelle Erfahrungen keine Rücksicht nehmen. Ratzinger sagt ausdrücklich, die Offenbarung ist mit Jesus Christus abgeschlossen. Und weiter, abgeschlossen ist die Offenbarung, aber nicht abgeschlossen ist die verbindliche Auslegung. Diese Interpretation vorzunehmen, ist nur die Kirche berechtigt. Niemand darf die Offenbarung für sich persönlich ausdeuten. Daraus leitet sich Ratzingers Intoleranz gegenüber Kritik oder Abweichungen her. Auch bei einigen Theologen, so klagt er in einer seiner Publikationen, erscheint die Kirche als ein menschliches Konstrukt. Es gelingt ihm offenbar zu vergessen, dass die katholische Kirche, wie sie im Laufe ihrer Geschichte existiert hat, in der Tat von Menschen geschaffen wurde. Es gelingt ihm zu vergessen, dass zum Beispiel das erste Konzil von Nicäa im Jahr 325 die Göttlichkeit Jesu per Wahl mit 217-3 Stimmen beschloss. Es gelingt ihm zu vergessen, dass der Papst 1870 ebenfalls per Wahl unfehlbar wurde, und zwar mit einer denkbar knappen Mehrheit von 535 Stimmen bei insgesamt 1084 Wahlberechtigten. Ohne jeden ironischen Unterton versichert uns Ratzinger, dass, Zitat, Wahrheit nicht durch Abstimmungen geschaffen werden kann. Die Kirche erhebe keinen Anspruch auf Demokratie. Zitat, in Sachen des Glaubens und der Sitten kann niemand durch Mehrheitsbeschlüsse gebunden werden. Tatsächlich können Konzilien in Glaubens- und Sittenfragen nur in moralischer Einmütigkeit entscheiden, da man Wahrheit nicht durch Beschluss herstellen kann, sondern nur erkennend annehmen kann. Es versteht sich von selbst und wird allgemein anerkannt, dass die katholische Kirche nur überleben konnte, indem sie sich den jeweiligen Verhältnissen anzupassen bereit war. Und sei es auch nur zähneknirschend. Nur indem sie ihre Strukturen, ihre Lehre, ihre Einstellung zu jeder neuen Menschengeneration, zu jedem neuen Jahrhundert regelmäßig veränderte, konnte sie überdauern. Doch gegenüber dieser offenkundigen Tatsache ist Ratzinger blind. Folglich misst er auch der ökumenischen Bewegung nicht den geringsten Wert zu. Hartnäckig besteht er auf dem Verbot für Katholiken, die Kommunion in einer nicht-katholischen Kirche zu empfangen. Die römisch-katholische Kirche gilt ihm als die einzig wahre, lebendige Verkörperung Gottes. Zu den wenigen vernünftigen und psychologisch scharfsichtigen Auffassungen Ratzingers gehört seine Überzeugung, die Mutter Gottes sei für den Fortbestand der Kirche lebensnotwendig. In seinen Augen ist die Marienverehrung der Schlüssel zu vielem. Ohne diesen Aspekt wäre die katholische Kirche unvollständig. Er führt dazu aus, die rechte Marienverehrung sichert dem Glauben das gemeinsame Bestehen von unerlässlicher Vernunft und den ebenso unerlässlichen Gründen des Herzens. Für die Kirche ist der Mensch weder bloß Verstand noch bloß Gefühl. Der Kopf muss mit Klarheit reflektieren, aber das Herz muss Wärme verspüren können. Die Marienverehrung sichert so dem Glauben seine volle menschliche Dimension. Und Maria dient auch als Bild oder Symbol für die katholische Kirche. Zitat: In Maria, in ihrer Gestalt und in ihrem Vorbild, findet die Kirche ihr eigenes Antlitz als Mutter wieder und kann nicht zur Kompliziertheit einer Partei, einer Organisation oder einer Pressure Group im Dienst menschlicher, wenn auch sehr edler Interessen verkommen. In seiner Anerkennung Mariens oder des weiblichen Prinzips scheint Ratzinger ausnahmsweise mit dem anspruchsvolleren psychologischen Denken unserer Zeit im Einklang zu stehen. Dass Ratzinger die Mutter Gottes als integratives Prinzip so überaus schätzt, geht durchaus mit den Äußerungen C.G. Jungs und der Mystiker und Künstler der vergangenen Jahrhunderte konform. Unglücklicherweise beschränkt sich Ratzingers Respekt vor der Weiblichkeit jedoch auf Maria. Andere sterbliche Frauen genießen ihn nicht. Sie sind immer noch von der katholischen Ordination ausgeschlossen. Und genau wie die Inquisition des Mittelalters beäugt die Kongregation für die Glaubenslehre sie immer noch, implizit oder explizit, voller Misstrauen. Noch 1996 tat die Kongregation förmlich kund, Zitat, das päpstliche Verbot der Frauenordination sei ein unfehlbarer Bestandteil der katholischen Doktrin und könne nicht neu verhandelt oder aufgehoben werden. Nach der Veröffentlichung des neuen Allgemeinen Katechismus im Jahr 1992 wurden die Stellungnahmen von Papst Johannes Paul II. Und der Kongregation für die Glaubenslehre noch doktrinärer, noch gleichgültiger gegenüber den Bedürfnissen, Nöten und Wünschen der Menschen. So erließ der Papst im Sommer 1998 ein Edikt, dem ein begleitender Kommentar der Kongregation an die Seite gestellt wurde. Das Edikt mahnt die vollständige Unterwerfung unter die offizielle päpstliche Haltung zu Fragen der Geburtenkontrolle, Abtreibung, außerehelichen sexuellen Beziehungen und der Ordination von Frauen an. Ausdrücklich verbietet Johannes Paul II. Jede Überlegung, die die angeblich von Christus getroffene Entscheidung, dass nur Männer in den Stand der Priesterschaft eintreten dürften, in Frage stellt. Jede von der katholischen Kirche abweichende Meinung zu diesem oder anderen Themen sollte offiziell als Ketzerei eingestuft und mit Exkommunikation geahndet werden. Der Kommentar der Kongregation hob den unumstößlichen Charakter der päpstlichen Verkündigungen hervor, die folglich von allen Katholiken unhinterfragt hinzunehmen seien. Die päpstliche Unfehlbarkeit wurde mit einer neuen und gesteigerten Autorität ausgestattet, die jede Debatte über ethische wie theologische Angelegenheiten im Keim erstickte. Aufgrund ihrer Unnachgiebigkeit und ihres Dogmatismus durchläuft die katholische Kirche zurzeit eine der schwersten Krisen ihrer Geschichte. In den westlichen Industrieländern muss sie alarmierende Rückgänge bei den Mitgliederzahlen hinnehmen. Immer mehr Leute wagen, Fragen zu stellen. Und eine Kirche, die dieses verbieten will, muss ihnen immer anmaßender, tyrannischer und lebensfremder erscheinen. So entstand zum Beispiel in Österreich eine Bewegung mit dem Namen »Wir sind Kirche«, die sich rasch international ausbreitete und inzwischen mehr als 500.000 Mitglieder hat. Wie der Name der Bewegung schon andeutet, sind nach ihrer Auffassung sie und all die weiteren Millionen von Katholiken rund um den Erdball die wahre Kirche und nicht etwa die starre Hierarchie, die ihren Sitz in Rom hat. Halsstarrig verschlossen Papst Johannes Paul II. Und die Kongregation für die Glaubenslehre die Augen vor solchen Entwicklungen. So mancher Kommentator hat den Verdacht geäußert, die katholische Kirche habe die westlichen Industrieländer im Grunde bereits abgeschrieben. Dieselben Kommentatoren vermuten, die Kirche würde nun daran gehen, ihren Schwerpunkt in die Länder der sogenannten Dritten Welt zu verlagern. Und tatsächlich gibt es Beweise für die Existenz eines solchen zynischen Plans. Offenbar konzentriert Rom seine Kräfte jetzt auf jene Weltgegenden, in denen Armut, niedriger Lebensstandard und ein genereller Mangel an Bildung der Frömmigkeit einen fruchtbaren Boden bereitet haben. 14. Das Problem ist der Papst. Mit der gespenstischen Aussicht konfrontiert, dass es sie in Zukunft nicht mehr geben könnte, ist die Kirche heute von lähmender Angst ergriffen. Die Stupidität, mit der sie sich an ihre überholte Dogmatik klammert, kann man als Symptom ihrer Verzweiflung deuten. Aber ihre Auslöschung ist nicht die einzige Gefahr, die der katholischen Kirche heute droht. Die Kirche fürchtet sich vor der zunehmenden Säkularisierung und dem rasanten Schrumpfen ihrer Anhängerschar in ehemaligen katholischen Hochburgen. Sie fürchtet sich vor der zunehmenden Bereitschaft, Formen von Spiritualität in Sphären zu suchen, die nicht von einer Priesterschaft kontrolliert werden, zum Beispiel in den Künsten. Sie fürchtet sich vor dem neu aufkeimenden Pantheismus und der Wiedergeburt hermetischer Auffassungen. Sie fürchtet sich immer noch vor den Naturwissenschaften und der Psychologie, die mehr und mehr das angestammte Terrain der Kirche erobern. Und sie fürchtet sich auch vor der ökumenischen Bewegung. Doch es gibt eine Befürchtung, die allen anderen zugrunde liegt: die Furcht vor dem Wandel. Und das, obwohl den meisten Menschen unmittelbar einleuchtet, dass die Kirche gerade und nur durch Veränderungen eine Chance hat, in der Zukunft überhaupt noch eine Rolle zu spielen. Auch in der Vergangenheit hat die katholische Kirche ihr Überleben durch die Bereitschaft und Fähigkeit gesichert, sich den veränderten Umständen anzupassen. Heutzutage präsentiert sich die Kirche als ein monolithisches Gebilde, das sich in der Lebensspanne eines Menschen kaum zu verändern scheint und in autokratischer Manier über die von ihr selbst definierte Sphäre alles Geistlichen herrscht. Dieses Bild der Kirche hat sich sowohl in der Psyche des Einzelnen als auch im kollektiven Bewusstsein fest verankert. Aber solche Bilder sind weiter nichts als das Ergebnis von Denkgewohnheiten. Nach der kirchlichen Überlieferung wandte sich Jesus an Petrus und sprach: Auf diesem Felsen werde er seine Kirche errichten. Dieselbe Überlieferung besagt, Petrus sei der erste Papst gewesen, der Begründer einer apostolischen Abfolge von geistlichen Führern, die sich ohne Unterbrechung bis zum heutigen Tag erstrecke. Diese Behauptung lässt sich aber bei näherer Betrachtung nicht aufrechterhalten. Bis zum 4. Jahrhundert ist im Christentum nichts auszumachen, was man im heutigen Sinne als orthodoxen Katholizismus bezeichnen könnte. Dessen Vorläufer war vielmehr nur eine unter vielen christlichen Glaubensströmungen. Und selbst als die Kirche Roms über die anderen Spielarten des christlichen Glaubens triumphiert hatte, besaß sie noch herzlich wenig Ähnlichkeit mit der katholischen Kirche, wie wir sie heute kennen. Der Titel Papst wurde nicht vor dem Ende des 4. Jahrhunderts eingeführt. Und bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts war die römische Kirche alles andere als monolithisch. Sie war im Gegenteil dezentral organisiert und der sogenannte Papst war weiter nichts als der Bischof Roms. Bestenfalls konnte man ihn als den sprichwörtlichen Ersten untergleichen ansehen. Selbst als sich später das Papsttum als Zentrum der kirchlichen Macht profilierte, war dieser Status zu einem großen Teil rein nomineller Natur. Damals war das Papsttum an die Entscheidungen der Kirchenkonzilien gebunden, denen es unterstand. Noch bis 1870 war zumindest strittig, inwieweit es den Kirchenkonzilien Rechenschaft schuldete. Erst in der Zeit nach 1870, als die Kirche ihre weltliche Herrschaft einbüßte und gleichsam zur Entschädigung die päpstliche Unfehlbarkeit verkündet wurde, bildete sich endgültig jene monolithische Struktur heraus, die wir heute als selbstverständlich hinnehmen. Dieses monolithische Gebilde, das so krampfhaft am Dogma festhält, wirkt für eine rasch wachsende Zahl von Menschen überholt. In der AIDS-Ära gegen Kondome zu wettern, das ist für sie bestenfalls gefährlicher Leichtsinn, schlimmstenfalls kriminelle Verantwortungslosigkeit. Und diese Kirchenschelte wird keineswegs nur von feindlich gesinnten Kritikern geübt. Sie wird auch aus den Reihen der eigenen Gemeinde laut, in der viele Mitglieder Gewissensqualen durchleiden. Sie müssen sowohl den Erfordernissen der modernen Welt, in der sie leben, als auch den Ansprüchen der Kirche genügen, einer Kirche, der sie treu bleiben möchten, die sich aber den Nöten der Menschen gegenüber gleichgültig verhält. Es gibt zu viele Fälle, in denen diese Kirche ganz vergessen zu haben scheint, dass diese Gemeinde, eine Gemeinschaft menschlicher Wesen mit menschlichen Fehlern und menschlichen Bedürfnissen, überhaupt existiert. Statt sich um sie zu kümmern, verfolgt diese Kirche mit der Sturheit einer Maschine ihr naives, abgehobenes Programm zur Seelenrettung. In dieser Situation sehen immer mehr besorgte Menschen in der Dezentralisierung der Kirche eine erfolgversprechende Alternative. In der Kirche, die ihnen vorschwebt, wäre immer noch Platz für einen Bischof Roms, der als Schiedsmann oder Vorsitzender dienen könnte. In dieser Funktion könnte er immer noch ein gewisses Maß an administrativer Autorität ausüben, wäre aber gezwungen, die Wünsche und Nöte seiner Gemeinde und ihrer Bischöfe in aller Welt angemessen zu berücksichtigen. Die moralische und geistliche Autorität läge dann bei den jeweiligen Bistümern und Diözesen, die die Flexibilität hätten, sich an die unterschiedlichen Umstände anzupassen. Kurz, die Kirche würde aus vielen kleinen Zentren bestehen, die auf die Bedürfnisse ihrer jeweiligen Gemeinde eingehen könnten. Dieser Vorschlag enthält natürlich einige grobe Vereinfachungen, aber er ist ja nicht die einzige mögliche Antwort auf die Frage nach der Rolle und Bedeutung der Kirche in der Zukunft. Ein gewisses Maß an Veränderungen erscheint unausweichlich, wenn die Kirche dem Schicksal entgehen will, historisch ebenso überholt zu werden wie zum Beispiel das Heilige Römische Reich. In der modernen Welt kann eine Einrichtung wie die Kirche nicht mehr das Monopol auf die absolute Wahrheit und auf das Seelenheil ausüben. Diese Vermessenheit käme der Sünde des Stolzes, für die Luzifer, der Überlieferung zufolge, aus dem Himmel verstoßen wurde, ziemlich nahe. Die Kirche hat inzwischen ihren Willen bekundet, zumindest gewisse Exzesse aus der Vergangenheit einzuräumen und sich dafür zu entschuldigen. Solche Maßnahmen sind begrüßenswert und ermutigend. Um reifer zu werden, muss man sich der eigenen Vergangenheit stellen, sie anerkennen und sie in ein neues Ganzes einfügen. Die Vergangenheit kann man nicht leugnen oder einfach herunterspielen. Sie muss mit der Gegenwart versöhnt werden. Und beide zusammen müssen die Grundlage bilden, auf der eine neue, ausgewogenere Zukunft errichtet werden kann. In früheren Zeiten hat die Kirche diese Notwendigkeit nur selten erkannt. Dass sie es jetzt wohl tut, ist wirklich bemerkenswert und ein Anzeichen für einen echten Reifungsprozess. Aber eine Entschuldigung ist nur eine Geste. Sie ist oft nicht viel mehr als ein kleines Zugeständnis an die Political Correctness. Wenn die Kirche ernsthaft vorhat, zivilisierter und humaner zu werden, dann muss sie mehr tun, als sich bloß zu entschuldigen. Sie muss glaubwürdig Reue zeigen und Sühne leisten. Und das darf sich nicht ausschließlich auf die Vergangenheit richten, sondern muss in den Taten der Gegenwart spürbar werden. Die Inquisition oder die Kongregation für die Glaubenslehre ist natürlich nicht mit der Kirche insgesamt gleichzusetzen. Oft aber wird sie als die einzige Stimme wahrgenommen, mit der die Kirche zu allen Fragen der Doktrin Stellung bezieht. Dieses Problem wird wahrscheinlich fortbestehen, bis die Glaubenskongregation ihre rigide, unflexible Geisteshaltung aufgibt. Nicht nur die Kirche im Allgemeinen, sondern auch die Kongregation im Besonderen sollte für das Vergangene Reue zeigen und Sühne leisten. Und diese Reue und Sühne sollten sich unmittelbar auf das Leben der Katholiken unserer Tage auswirken. Die organisierte Religion kann auch in unserer Welt immer noch eine Rolle spielen. Die Millionen von Menschen, die sich in ihrem Verlangen nach Trost, Hilfe, Verständnis und auch Weisheit an die Kirche wenden, wollen ja nicht, dass diese Institution in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Damit sie jedoch diesem Schicksal entgehen kann, müssen die Kirche und die Kongregation aus ihren Schützengräben herauskriechen. Neue, tragfähige Brücken müssen errichtet werden, um wieder den Kontakt zu den anderen christlichen Konfessionen und auch zu den nichtchristlichen Religionen und Weltanschauungen herzustellen. Ähnlich stabile Brücken müssen auch die Kluft zur Psychologie, zu den Naturwissenschaften und den Künsten überspannen. Früher standen die Künste im Dienst der organisierten Religion. Sie sollten der Priesterschaft helfen, das Sakrale zu bezeugen und anschaulich zu machen. Mitte des 19. Jahrhunderts hat die Religion sich jedoch, wie Flaubert es beschrieb, dieser Verantwortung entzogen. Und der Künstler sprang in die Bresche. Er wurde zum Priester der modernen Zeit. Will heute der Priester erneut versuchen, das Sakrale, Nominose, Spirituelle oder wie immer man es nennen will, zu erfassen und zu vermitteln, so muss er beim Künstler in die Lehre gehen. Der Papst und die Kongregation für die Glaubenslehre müssen sich um ein neues Verständnis des Spirituellen bemühen. Ein neues Jahrtausend ist angebrochen und die Aufgaben sind gestellt. Ob und wie weit die katholische Kirche im Allgemeinen und die Glaubenskongregation im Besonderen sich diesen Anforderungen gewachsen zeigen und gereift aus ihnen hervorgehen werden, davon hängt nicht weniger als das Schicksal des Katholizismus im 21. Jahrhundert ab. Sie hörten »Als die Kirche Gott verriet« von Michael Bagent und Richard Lee, gelesen von Lutz Riedel. Eine Produktion von Lübbe Audio 2008.